Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Wunderbar, dann begrüße ich euch zur LAVO-Sitzung. Wir fangen um 20.32 Uhr an, stelle fest, dass wir vollzählig sind und beschlussfähig. So ähnlich, ja. So, bitte? Ja, so ähnlich. Ja, entschuldigt heute ist Steffi, Carsten ist noch nicht da und wird dann noch später wohl dazu stoßen. Dann fangen wir doch direkt mal mit unserem Protokoll an. Habt ihr denn das Protokoll von dem letzten Mal gelesen und nehmt ihr das so an? Dann fange ich mal bei Sasa unten an. Sasa? Ja. Paki? Ja. Maya? Hm. Daniel? Ja. Jens? Hab's nicht gelesen, deswegen Enthaltung. Christian? Ja. Und ich enthalte mich. So, jetzt muss ich mal kurz scrollen, Entschuldigung. So, dann die Berichte der Einzelnen, da wird bestimmt nachher noch nachgetragen. Die Zahlen und die Statistiken sind im Pad mit einzusehen und dann kommen wir auch direkt mal zum ersten Ticket. So, da geht es wieder um die Rechnung, Absperrung, Parkplatzbereich, AV Pampa, ist anscheinend wieder auf die TO gesetzt worden. Steffi hätte bei ist. Wollen wir das nochmal schieben? Ja, sicher, klar. Müssen also ja ich dann möchte. Jupp. Okay, müssen wir das abstimmen oder schieben wir es einfach? Wir schieben. Okay, dann schieben wir das. Gut, dann kommen wir direkt zum zweiten Ticket. Das ist die Ticketnummer 86063. Auskunft zu Ticket 83971 und Stand der Bestellung. Und da würde ich den Alexander Reinsch einmal nach oben bitten. Alex, du musst dich entstummen. Stimmt, danke. Ja, was kann ich für euch tun? Ich bin gerade jetzt erst rein. Ich bin noch nicht ganz bei der Sache. Ja, es geht. Moment. Nee, mach du ruhig, Paki. Es geht um diese Herforter Wahlprogramm. Da hattest du eine Anfrage gestellt. Genau, ich wollte wissen, also ihr hattet ja in der Sitzung vom, schlag mich tot, 17.7. oder sowas, könnte das gehen? 11.7. genau. Irgendwie einen Antrag gehabt bezüglich der Sachen, die der Dennis Deutschkämper oder wie heißt er, wie er auf jeden Fall gemacht hatte. Da gab es ja auch dieses schöne Video für und ihr hattet in Erwägung gezogen, diese Sachen halt für die Infostände als Auslage zu machen. Der Antrag wurde dann zurückgezogen auf eure Bitte hin und der Jens hatte gesagt, dass er mit dem Carsten diese Sachen klärt und ja, da wollte ich jetzt wissen, gibt es noch sowas oder nicht? Das ist halt der Inhalt meiner Anfrage gewesen. Ja, ich habe jetzt die endgültige Version von dem Ding bekommen und muss die noch an Carsten weiterschicken, damit er das in Druck geben kann. Okay, brauchst du noch weitere Infos, Alex? Also den Beschluss dazu habt ihr fertig und das muss jetzt nur noch gedruckt werden, ja? Und wie soll das verteilt werden? Also ich hatte ja eine Latte an Fragen, ich habe die jetzt nicht alle im Kopf, aber läuft das über die Berti und wir schicken das jedem zu? Läuft das über die dezentralen Lager? Wie genau soll das funktionieren? Vorschlag dezentral. Ja, wäre auch mein Vorschlag gewesen. Begrüße ich, entlastet mich ein bisschen. Ich weiß, deswegen sage ich es ja. Ach, guten Abend, Carsten. Hi, Carsten. Hi. Okay, ja, dann gut. Wann können wir etwa damit rechnen? Habt ihr euch mal erkundigt, wie lange so ein Druck von sowas dauert? Länger als 3 Werktage auf jeden Fall. Okay, also rechnen wir damit in der KW 34, ist das okay? Wenn es die nächste ist? Nee, das ist die übernächste Woche. Ja. Das ist verschafft allen ein bisschen mehr Luft. Okay, prima. Danke. Das wäre es dann, glaube ich, von meiner Seite für diesen Punkt. Danke. Gut, okay, dann haben wir das ja abgeschlossen. Können dann kurze, direkt zum... Kurze Zwischenfrage. Wegen der Druckvorlagen, Jens, brauchst du da noch Hilfe von den Kreativen? Nee. Okay, alles klar. Wenn, sind die auch immer gut erreichbar. Er kann da ja direkt dann drauf zugreifen, falls er sie braucht. Ja, was Steffi betrifft, übrigens, die ist entschuldigt für heute. Die Kurze ist krank. Wissen wir. Kann ich. Okay, ich wusste nicht, ob das schon gesagt wurde für die Aufnahme. Ja, aber trotzdem danke für die Info, Paki. Dann kommen wir doch zum nächsten Ticket mit der Nummer 86134. Stop Watching Us Demo Teil 1. Antragsteller ist Nadja Reigel. Ja, man hat mich schon wieder vorgeschickt. Ich muss das jetzt anscheinend immer machen. Ja. Dann gehört die Bühne erstmal dir zur Vorstellung. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr den Antrag gelesen bzw. auch in das Pad geguckt habt. Wir haben eine ganz grandiose Demoplanung hingekriegt. Das Problem sind halt nur die Kosten, die, wie ich zugeben möchte, nicht gering sind, aber der Toso hat gesagt, stell mal einen Antrag und manchmal bin ich nett und mache, was man mir sagt. Ich habe aufgeschlüsselt, was inwiefern, also wofür das Geld genau gedacht ist, dass das, was wir nicht brauchen, natürlich dann letztendlich beim Landesverband bleibt, ist, denke ich, normal und selbstverständlich. Okay. Gibt es dazu Fragen von meinen Kollegen? Ich muss das erstmal lesen in Ruhe. Entschuldigung. Diese mobile Bühne, muss man die mieten oder kann man dann nicht einfach einen LKW nehmen, weil das geht wahrscheinlich auch günstiger, oder? Ich habe keine Ahnung, was jetzt genau das Spezielle an dieser mobilen Bühne war. Wir haben die wohl schon mal gehabt und der Toso hat gesagt, das hat Vorteile und die wäre toll, aber ich gebe zu, falls er mehr gesagt hat, habe ich nicht zugehört. So, dann lass mich das auch vielleicht aufklären. Also es handelt sich dort um zwei Bühnen. Das eine ist ein solcher umgebauter LKW, der schon alle Vorbereitungen oder der schon entsprechend ausgestattet ist, sodass er sich sehr gut eben für diese Zwecke eignet. Der Vermieter hier vor Ort hat genau einen davon, der schon auf diese Art und Weise vorbereitet ist. Die zweite Bühne, die auch sehr viel preisgünstiger ist und von den Funkfreunden Soest zur Verfügung gestellt wird, ist so etwas wie ein Zirkuswagen, bei dem die eine Wand runtergeklappt werden kann. Das ermöglicht uns also, da schon für die Abschlusskundgebung eine fest installierte Bühne vorbereitet zu haben, wenn der Demonstrationszug überhaupt erst ankommt. Wir halten das für wesentlich praktischer, als das nur mit der einen fahrbaren Bühne zu machen. Ich habe da jetzt auch mal eine Frage, was für eine Anlage ist da gemeint? Weil Technik, Boxen und so hat doch gegebenenfalls die AG Technik. Von den ehemals 4 Lautsprechern stehen ohnehin nur noch 2 zur Verfügung. Und da wir auch an dem Tag den Bus da haben, der sozusagen den Abschluss des Demonstrationszuges bilden soll und wir einen Live-DJ auf der Demo haben, möchten wir es also so machen, dass sowohl auf dem Führungsfahrzeug Lautsprecher stehen, da wo eben auch der DJ aufliegt, eben liegt auf der mobilen Bühne, als auch eben in dem Bus, der den Abschluss bildet und dann eben auch noch einmal auf der fest installierten Bühne, wobei wir da dann eben das eine Boxenpaar dann eben rüberbringen könnten, beziehungsweise da dann die Anlage der AG-Technik dann eben benutzen könnten. Hinzu kommt im Übrigen auch noch eine entsprechende Videoanlage, die uns aber kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Gut, das Wort kostenlos kommt bei mir immer gut an. Ja, das muss man ohnehin sagen, wer sich das mal im Pad ansieht, beziehungsweise wer jetzt die Besprechungen da mitbekommen hat, der wird feststellen, dass also ohnehin nur ein Teil der Dinge, die dort zum Einsatz kommen, überhaupt hier in diese Budgetplanung so mit reingekommen sind. Der Rest wird ohnehin durch entweder die Veranstalter selbst, beziehungsweise eben durch Teilnehmer dort übernommen. Insofern ist das hier gewissermaßen das, also zumindest was diesen ersten Antrag oder diesen ersten Teil des Antrags angeht, das tatsächliche Minimum dessen, was für die Durchführung jetzt noch notwendig ist. Ja, also unter anderem der Punkt auf Verpflegung, Helfer und Ordner. Ich glaube, da bekommen wir wieder Schwierigkeiten damit Abrechnung. Also bei dieser Demo werden ungefähr 250 Teilnehmer erwartet. Ist das richtig? Ist die Zahl, die ich bei der Polizei angegeben habe, weil das macht die Strecke leichter möglich, derartige Dinge, um jetzt mal ganz zu sein. Hoffen natürlich, dass das mehr sind. Okay, weil sonst hätte ich das ein bisschen niedrig gefunden, aber wenn das jetzt nur geschätzt wurde, beziehungsweise als Mindestzahl, ist es okay. Also dadurch, dass wir die Demo ja eine Woche vor dem IDP machen, weil wir eben am 31.08. das Problem haben, dass wir schon die Nazi-Aufmärsche in Dortmund haben und die Polizei an den Tagen dann nicht so freundlich ist, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir quasi Ruhrgebiet und ja wahrscheinlich deutschlandweit die einzigen sind, die an dem Tag demonstrieren wollen. eigentlich könnten wir damit ein recht großes Publikum erreichen. Außerdem, wir haben halt den CSD an dem Tag in Dortmund, den umrunden wir zwar, aber so ganz werden die sich uns auch nicht entziehen können. Das heißt, wir sollten damit eigentlich ziemlich viel Aufmerksamkeit erregen können. Okay, gibt's denn weitere Wortmeldungen dazu? Also ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ehrlich zugeben. Nicht, dass ich das nicht geil finde, dass ihr da eine fette Demo organisieren wollt. Nur aus meinen Erfahrungen mit vorherigen Demos glaube ich nicht, dass da viele Leute kommen werden. Ich bin da jetzt mal der Böse. Ich behaupte angesichts dessen, dass ihr bisher nur die Anons im Boot habt, dass das, dass wir von Glück reden können, wenn mehr als 200 Leute kommen. Und wenn wir das als Piraten weiter organisieren, ich weiß jetzt nicht, wer da der Veranstalter ist, dann werden wir auch Schwierigkeiten. Bitte? Ich? Ja, also du bist der Pirat. Ja. Kreisverband, also, ja. Genau. Dann wirst du Schwierigkeiten kriegen, die anderen Parteien und auch andere Neutrale ins Boot zu holen. Die Erfahrung haben wir schon gemacht in Düsseldorf mit den letzten BDA und auch mit der Stop-Watching-Ass-Demo. Das heißt, es wird dann ein kleiner Pulk von Piraten sein, die mit einem riesen Tamtam da durch die Innenstadt ziehen. Und einerseits finde ich das super, andererseits finde ich die Kosten zu hoch. Und wir reißen uns da den Arsch auf und geben Geld aus für Sachen, die eigentlich ohne das auch funktionieren sollten. Ich weiß nicht, wie ich es irgendwie so sagen soll, ohne dass es weh tut. Es fällt mir schwer, zu glauben, dass das eine erfolgreiche Demo wird. Also, darf ich da noch kurz was zu sagen? Ja. Also wir haben zumindest, also wie gesagt, Anonymous haben wir sowieso schon mal mit im Boot, also von Anfang an. Ich habe gestern mit so ein paar Jungs von Occupy Dortmund gesprochen, die auch sehr überzeugt von der Sache waren und auch gleich gesagt haben, sie promoten das mit und sie gucken auch, dass sie einen Redner stellen. Und aus Erfahrung muss man halt sagen, ja, wir haben auch kleine Demos in Dortmund gehabt, aber wenn man so um die anderthalb Jahre zurückdenkt, was wir da bei ACTA an Massen in Dortmund organisiert gekriegt haben, das war ja schon keine kleine Demo mehr, möchte ich sagen. Da möchte ich gerne einhaken. Das Problem, was wir bundesweit haben, ist, dass diese Motivation der Leute, wie es bei ACTA der Fall war, einfach nicht greift. Wir haben vieles versucht jetzt, auch bundesweit, Massen zu organisieren. Das ist in der Bevölkerung nicht angekommen und die Proteste sahen bis auf jetzt Hamburg und Frankfurt bei der letzten Demo, am 22.07. war das, glaube ich, 29.07., noch recht gut aus. Aber das Ding ist, wir haben jetzt nicht den Riesenvorlauf gehabt für die Demo. Das wird es erschweren. Wir hatten auch in Düsseldorf Leute von Occupy und anderen, die gesagt haben, sie kommen und waren dann halt zu zweit oder zu dritt da. Das sind ja auch nicht die Riesengruppen, die irgendwie die Massen bewegen. Und wenn ich vielleicht gerade noch da hinzufügen kann, glaube ich auch nicht, dass so ein großer Kostenaufwand, also so ein Wirbel dann mit Live-DJ und so weiter, da auch zwingend notwendig ist. Weil selbst wenn 300-400 Leute kommen, sollte man da so die Ansprüche an den Rahmen dann ein Stück weit runterschrauben. Da geht es um die Demo, um die Inhalte und ich denke, das lässt sich auch mit einfacheren Mitteln gestalten. Also zunächst einmal, der DJ steht uns kostenlos zur Verfügung. Der organisiert im Übrigen auch die Poetry Slammer, die da für uns noch mit auf der Liste stehen, die auch in dem entsprechenden Pad vermerkt sind. Er hat uns heute nochmal in Aussicht gestellt, dass allein über deren Label-eigene Werbeplattform sicherlich noch mit Publikum von denen aus speziell für die Poetry Slammer zu rechnen ist. Die Texte von denen liegen uns bereits vor. Sind also bereits vorgestellt und die wünschen sich im Gegenteil sogar, dass wir die Texte, die geschrieben haben, noch einmal speziell auf unseren Seiten bewerben. Das heißt, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Im Übrigen kann ich nur noch einmal betonen, dass die Anti-ACTA-Demos in Dortmund ebenfalls in der gleichen Art und Weise geplant wurden wie diese jetzt hier. Und das ist natürlich auch immer eine Frage der Ansprache und der guten Zusammenarbeit, der bisher guten Zusammenarbeit zwischen diesen Organisationen ist. Und das haben wir eigentlich bislang sehr gut auf die Reihe bekommen und ich sehe nicht, weswegen das weniger erfolgreich sein sollte als die bisherigen Demos. Ja, da gebe ich dir recht, Christian. Das stellt, glaube ich, auch keiner in Abrede. Und ich glaube auch nicht, dass die Demo nicht erfolgreich wird. Das Ding ist nur, ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir das Geld, um für eine Demo, also um eine Demo erfolgreich oder erfolgreicher zu machen, das Geld lieber in Werbemittel stecken sollten, nämlich in Flyer, um die Leute mit einem guten Text und einer guten Grafik und einer Kombi daraus animieren sollten, da hinzukommen. Ja, ich habe da auch kein perfektes Konzept. Das Ding ist, es ist immer schwierig, Leute auf die Straße zu kriegen. Du kannst natürlich mit dieser Unterhaltungssache auch locken. Das Ding ist, ja, jetzt sagt Britta auch, wie das mit dem CSD ist parallel, ob das nicht Leute wegzieht. Ich bin da echt am Zweifeln. Also, letztes Jahr hatten wir ebenfalls zwei Veranstaltungen parallel, auf denen wir beide aktiv waren. Das will heißen, der CSD hat stattgefunden. Gleichzeitig gab es noch eine relativ spontane Demo, weil wir festgestellt haben, dass ein paar Meter weiter eine Nazi-Veranstaltung war, gegen die wir dann sehr schnell eine Gegendemo noch organisiert haben. Beides war ein voller Erfolg. Ich sehe nicht, weswegen das diesmal anders sein sollte. Ich denke auch nicht so sehr gegen die Demo, sondern es ist halt echt viel Geld einfach. Ja, und ja, wird zum Beispiel eine Bühne gebraucht? Gibt es nicht die Möglichkeit, dass man das anders macht ohne Bühne? Also das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob das zwingend notwendig ist, um auch sonst das Programm halt gestalten zu können. Es muss ja nicht alles immer so hochprofessionell sein. Wir haben halt nun mal einfach nicht die Kohle, wie es andere Parteien haben. Okay, aber fallt euch bitte nicht gegenseitig ins Wort. Der Daniel wollte auch noch was sagen. Das wäre auch nur ausführendes Blabla gewesen. Das hat Sasa jetzt, also nicht Blabla, aber Entschuldigung. Um nochmal was zum CSD zu sagen. Ich denke mal, Menschen, die zum CSD gehen, wollen ja nicht unbedingt nach einer halben Stunde wieder weggehen. Der fängt, ich glaube, irgendwie mittags, vormittags an und geht ja dann bis spät abends. Also jetzt einfach nur darauf bezogen, rein theoretisch, denke ich, ist das ja durchaus möglich, dass ein Besucher beides besucht und sich nicht vom CSD quasi ablenken lässt, dass er eigentlich zu einer Demo wollte. Dazu kann ich etwas sagen. Wenn ich als Schwule auf den CSD gehe, dann bleibe ich auch auf den CSD. Wenn es nebenher noch eine andere Demo gibt, schön, aber mein Grundsatz wäre dann, ich gehe auf den CSD und bleibe auch auf dem CSD. Nein, ich meinte jetzt mehr umgekehrt. Die Leute, die zur Demo wollen, landen dann nicht auf einmal auf dem CSD und gehen nicht zu der Demo, weil die sich wahrscheinlich eher sagen, der CSD ist in einer Stunde, wenn die Demo vorbei ist, ja auch noch da. Okay, so klingt's logisch. Ja, gibt es denn noch weitere Wortmeldungen? Also das, was ich von mir aus sagen kann, ist, ich würde da gerne mehr Optimierungsmöglichkeiten bei den Kosten zumindest sehen. Grundsätzlich bin ich für diese Demo, bloß ich sehe auch, dass die Kosten ein wenig hoch sind. Gibt es denn da Ideen, was man da optimieren könnte? Also ich möchte dazu noch anmerken, das bringt Korax gerade zu Recht an. Zwei Wochen später ist halt in Berlin die Freiheit statt Angst. Mir wäre lieber, dass wir möglichst viele aus NRW auf jeden Fall zu dieser Demo bekommen. Und was auch noch parallel stattfindet, also jetzt am 14.8. ist halt eine Demo geplant in Erkelenz. Das ist halt, die Demo-Frequenz wird momentan sehr hoch gehalten. Parallel dazu finden noch die ganzen Infoveranstaltungen zu Geheimdiensten und Krypto-Kram statt. Ich hab keine Idee, Ali. Ich weiß nicht, das Ding wäre, ich würde halt lieber 300 Euro ausgeben, um die gesamte Innenstadt von Dortmund zuzupflastern mit Plakaten und Flyern und die Leute wirklich auf der Straße dazu animieren, zu der Freiheit statt Angst zu gehen oder zumindest die Leute aufzuklären, weil wir haben immer noch das Problem, dass diese Überwachungsscheiße nicht in der Bevölkerung angekommen ist. Wir haben keine Bildzeitungen, die darüber berichtet. Stern, Spiegel, sonst wer schreiben halt alle irgendwie, dass das böse ist, aber es passiert nichts. Die Leute gehen nicht auf die Straße und wir sollten eigentlich uns darauf konzentrieren, möglichst viele da zu erreichen. Ja, ich glaube auch. Also wir müssen momentan echt die Schwerpunkte auf unseren Bildungsauftrag da auch legen und im Rahmen ja auch der Vorträge, die jetzt geplant sind und anstehen, da die Leute erstmal informieren und da abholen, wo sie derzeit sind und dann die Konzentration auf die FSA legen dann am 7.9. Also zunächst einmal war sowieso, dass auch das werdet ihr den Unterlagen entnehmen können, Sinn der Sache, auch für die FSA zu werben. Es ist im Übrigen auch so, dass wir deswegen so relativ knapp im Budget sind, weil eben diejenigen, die uns ansonsten hier Mittel zur Verfügung gestellt haben, es dann eben vorgezogen haben, einen Bus aus Dortmund und aus Bochum zur Verfügung zu stellen, damit wir zur FSA fahren können. Also insofern ohne diese Kostenübernahme auf der Seite hätte es oder wäre der Zulauf nach Berlin sicherlich wesentlich geringer. Das sind eben genau die gleichen Leute, die jetzt auch das organisieren. Das bitte ich da zu bedenken. Ja, also ich will das absolut nicht schlecht reden. Ich finde es gut. Ich finde alles super, was in der Richtung gemacht wird und kann ich auch nur unterstützen. Halt, wie gesagt, die Größe der Kosten steht für mich auch nicht im Verhältnis zu der Veranstaltung. Das war jetzt auch der Wundepunkt von mir. Deswegen fragte ich ja auch mit diesen 250 Teilnehmern. Weil die Kosten für 250 Teilnehmer sind schon sehr hoch. Die 250 Teilnehmer beziehen sich darauf, dass wir eine bestimmte Route nehmen wollen. Und da wäre es kontraproduktiv, von vornherein von mehr Teilnehmern auszugehen. Gut, gibt es denn noch weitere Wortmeldungen? Ich wollte dazu noch ergänzen, der DJ geht davon aus, dass mindestens 50 Teilnehmer allein schon wegen der Poetry Slammer, also speziell wegen dieser Personen anreisen werden, unabhängig vom Thema. Okay, dann frage ich mal in die Runde. Ist das jetzt zu Genüge ausdiskutiert worden? Gibt es noch weitere Fragen oder sollten wir da jetzt zur Abstimmung kommen? Ich habe keine Fragen mehr. Es kommen ja noch zwei weitere Anträge, die weniger heftig sind. Aber auch diskutierenswürdig. Ja, nur das Ding ist, wie ist das, ich mal so in die, also an Christian direkt oder auch an dich, Nadja, wenn wir den Antrag jetzt ablehnen, fällt die Demo dann ins Wasser oder habt ihr noch Möglichkeiten, das in irgendeiner Weise umzuschichten, vom KV-Budget oder von den MDL oder was auch immer, privat zu organisieren? Also der letzte MDL, den ich sprach, sagte, wenn er weiter spenden würde, bräuchte er jemanden, der für ihn spendet, damit er sich das auch weiterhin leisten kann. Ich weiß, der KV hat nicht mehr genug Geld, um es zu finanzieren, zumindest nicht, wenn wir auch noch einen Kommunalwahlkampf irgendwie fürs nächste Jahr bestreiten wollen. Gezwungenermaßen müssen wir dann halt irgendwie umschichten. Also absagen würde ich es jetzt nicht, weil das fände ich dämlich. Ja, das würde ich auch nicht empfehlen. Also es gibt da, denke ich, schon Möglichkeiten, das einfacher dann einem zu gestalten, dass halt eben dann keine Bühne da ist, sondern dass man halt irgendwie die Umgebung nutzt und da schaut, wie man sich am besten platzieren kann und von wo aus man solche Sachen machen kann. Ich glaube, da sind einige Dinge auch nicht unbedingt zwingend notwendig. Und fragt uns auch einfach mal rum, gerade was so Boxen angeht, da mobiles Equipment, da gibt es bestimmt auch noch den einen oder anderen, der da eventuell was zur Verfügung stellen könnte. Nur für den Formalfu als Anmerkung bis zum Kommunalwahlkampf, da gibt es neues Geld und anderes Geld. Das dürfte jetzt keine Rolle spielen. Mal eine andere Sache, wenn ihr auf dem Friedensplatz eine Zwischenkundgebung macht, da sind ja auch Treppen, also das ist ja dann erhöht. Da könnte man ja zur Not auch Sachen hinstellen und dann Poetry Slam, DJ oder was auch immer dann auftreten lassen. Die Kreuzung, wo die Zwischenkundgebung ist, das ist einfach nur eine Kreuzung. Also ich nehme an, du bist da zwei Straßen zu weit vorne, weil da haben wir auch nur eine Zwischenkundgebung geplant, damit wir den Bus schon mal ankarren lassen können, damit er nicht die ganze Zeit die Straße blockiert. Und der Bus ist auf jeden Fall dabei, ne? Der ist auf jeden Fall da, ja. Ja, den kann man ja auch prima oben als Bühne nutzen, ein Stück weit. Wollte ich gerade sagen, dann nutzt den doch als Bühne. Schmeißt da oben alles in die zweite Etage. Den kriegen wir nicht auf den Platz, wo wir die Abschlusskundgebung machen und die kriegen wir auch nicht dahin, wo wir die Anfangskundgebung machen, weil der kommt da durch die Straßen nicht durch. Die Bäume sind zu niedrig. Warum plant ihr dann die Strecke nicht um? Also ich meine, wir haben den Bus halt. Weil wir das große Problem speziell haben, dass wir in Dortmund total scheiße dran sind, was Anfang- und Endpunkte betrifft. Wir haben drei Marktplätze in der Stadt. Auf dem einen ist der CSD, auf dem anderen ist Samstagsmarkt und der dritte ist also kein Marktplatz, sondern der Friedensplatz. Da kommt man mit dem Wagen nicht gut hin. Und mit dem Startpunkt haben wir immer das Problem, dass wenn wir was haben möchten, was vom Hauptbahnhof gut erreichbar und für jeden zu finden ist, müssen wir es halt da an dieser Treppe machen. Und die Stelle da oben, die ist sehr eng. Ich glaube nicht, dass man da mit Bus, man müsste irgendwie wenden und da wieder rauskommen. Das klappt nicht. Nee, das klappt, glaube ich, wirklich nicht. Da spricht gerade die einen leichten Unfall hatte mit dem Bus, ne? Ups, jetzt habe ich sie verjagt. Ich glaube, die hat sich in der Taste vertan. Ja, Maya hat das miterlebt, aber sie war nicht dafür verantwortlich. Ich habe nur gequietscht und war ein bisschen panisch und so. Nee. Ja. Da wäre ich gern dabei gewesen. Ja, super, du willst mich quietschen und schreien hören. Ja, super. Mhm. Nee, Maya panisch, das will keiner. Ich hab halt hinten gesessen, irgendwie 2,5 Meter davon entfernt, und es hat halt geknallt und ich Ja, die Sache ist ja geklärt. Ja, alles gut. Okay, kommen wir mal zurück zum Thema. Ist jetzt alles besprochen worden oder gibt es weitere Beiträge, sonst bringe ich das jetzt zur Abstimmung. Ich höre keinen Widerspruch, dann würde ich dieses Ticket jetzt gerne zur Abstimmung bringen. Diesmal fange ich oben bei mir an. Ich enthalte mich. Christian? Dafür. Jens? Dagegen. Carsten? Der ist kurz weg. Der war kurz AFK, kann aber noch nachtragen. Okay, Daniel? Dagegen. Maya? Ich enthalte mich. Paki? Ich bin bei dem Stand momentan dagegen. Sasa? In der Form leider dagegen, aber bitte die Veranstaltung machen. Gut, dann ist der Antrag abgewiesen. Sorry. Dann kommen wir doch zum nächsten Ticket. Das ist die 86134 Stop Watching Us Demo Teil 2 Rahmenprogramm und auch wiederum Nadja. Ich glaube, ja übrigens nicht, oder? Oder sollen wir die trotzdem noch getrennt? Ich war mir da jetzt ein bisschen unsicher gewesen, weil das ja einzelne Punkte sind und vielleicht wir auch nochmal über diese reden können. Gut, wir haben es halt einzeln machen wollen, damit der Betrag nicht noch höher wird. Punkt 2 war, ich muss mal eben gucken, der Comedian. Ich habe Gerüchte gehört, dass wir da vielleicht auch eine Spende kriegen würden, aber da möchten wir uns natürlich ungern drauf verlassen. Idee war nur, wir suchen uns irgendeinen tollen Comedian, der sowieso gerne gegen das Thema wettert und meckert und lassen den da auch mal wettern und meckern. Nur sind die halt meistens nicht bereit, das kostenlos zu machen, vor allem nicht, wenn man da als Partei antanzt. Werden denn da 800 Euro reichen? Gefragt. Wir haben bislang keine Antwort von denen, die wir angefragt haben. Es darf auch bezweifelt werden, dass das so funktioniert. Wir hätten für diesen im Prinzip Redeslot einen zweiten Poetry Slammer, der dann eben auch für entsprechend geringere Gage dann für, ich glaube, das waren dann irgendwie 200 Euro zur Verfügung stünde. Also von den Comedians, die ich kenne, würden vielleicht 2 überhaupt im Wahlkampf für eine Partei auf die Bühne gehen, wenn überhaupt, und die kriegt man beide nicht für 800 Euro. Wir haben hätten Zusagen bekommen können, wenn die Terminlage eine andere gewesen wäre. Darf man fragen, von wem? Also jetzt mal rein Neugier halber? Das darfst du gerne fragen. Und? Das werde ich dir nicht sagen. Mist. Aber ich bin doch neugierig. Dann verlegt die Demo doch. Nein. Okay, wenn es keinen weiteren Redebedarf dazu gibt, würde ich das jetzt auch zur Abstimmung bringen. Kein Widerspruch, dann fange ich unten bei Sasa diesmal an. Sasa? Da ist auch das für mich leider in keiner Relation steht zur Veranstaltung. Und ich auch glaube, dass es alternative Programmpunkte von Parteimitgliedern kostenlos gemacht werden könnten, muss ich leider dagegen stimmen. Okay, danke, aber bitte beschränkt euch auf ja oder nein. Paki? Nein. Maya? Nein. Daniel? Nein. Carsten? Jens? Nope. Christian? Entschuldigung, Jens, das habe ich nicht verstanden. Nein. Okay, Christian. Ja. Und ich enthalte mich auch da. So, damit ist der Antrag auch leider abgewiesen. Dann kommen wir direkt zum dritten Teil. Ticket Nummer 86134, Stop Watching Us Demo Teil 3, Bekleidung. Genau, Hintergedanke hierbei ist gewesen, wir haben schon recherchiert, man kriegt billige schwarze Anzüge für ungefähr 35 Euro das Stück über eBay. Dass wir die Ordner gerne in schwarze Anzüge stecken würden, sie so ein bisschen nach Agenten aussehen lassen würden, dabei irgendwie ein bisschen Flyer verteilen und sowas und auch zusätzlich gedacht haben, dass man mit diesen Anzügen und mit Menschen in diesen Anzügen auch vorher schon irgendwie Flashmob-mäßig irgendwie was in Dortmund machen könnte, dass die halt so tun, als würden sie irgendwie mit irgendwelchen Pappkameras oder sowas die Leute überwachen und fotografieren, um die schon mal auf die Demo aufmerksam zu machen. Die Anzüge sind natürlich nicht nach zweimal Tragen irgendwie schon hinüber, das heißt, sie könnten danach noch für irgendwas anderes verwendet werden. Okay, auch hier die Frage in die Runde. Redebedarf? Fragen? Ja. Paki? Also wir haben vor anderthalb Monaten, glaube ich, einen Flashmob gemacht in Düsseldorf vor dem Hauptbahnhof und da war zu dem Flashmob aufgerufen worden, dass wir ungefähr die Hälfte der Leute, die mitmachen, in schwarzen Anzügen brauchen oder schwarzen Klamotten, möglichst mit Sonnenbrille, damit es so aussieht, als wären das Agenten. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich würde einfach alle bitten, die solche Veranstaltungen planen, also das gilt jetzt nicht nur für euch, bei sowas einfach kreativ zu sein und vielleicht zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, hat vielleicht jemand noch zwei Anzüge, kann er die verleihen, hat jemand ein schwarzes Kleid, was er verleihen kann, weil ja auch Frauen als Agenten in schwarzen Klamotten auftreten können. Das spielt ja keine Rolle in dem Sinne, dass es unbedingt ein Anzug sein muss, sondern dass halt klar ist, dass wir auf diese Geheimdienste anspielen und meistens reicht da schon irgendwas Schwarzes und eine Sonnenbrille. Insofern würde ich auch da meinen Einwand bringen, zu viel Geld für zu viel Impact, zu wenig Impact. Plus eins. Ja, also schwarze Klamotten haben die meisten im Schrank, sehe ich ehrlich. Gut, gibt es denn weitere Fragen, sonst bringen wir das auch direkt zur Abstimmung. 3, 2, 1, vorbei. Gut, dann bringe ich das jetzt zur Abstimmung und fange diesmal bei mir an. Ich werde mich wieder enthalten. Christian? Dafür. Jens? Dagegen. Carsten, bist du da? Daniel? Dagegen. Maja? Dagegen. Paki? Dagegen. Sasa? Dagegen. Somit ist dieser Antrag auch leider abgelehnt worden. Vielen Dank. Gut, dann kommen wir jetzt auch direkt zum nächsten Ticket. Das ist die Ticketnummer 86154, Werbemittel Sommer. Antragstellerin ist Ines Schorsch, Unterstützer ist Solskin und Dummfilm. Wer will diesen Antrag denn vorstellen? Ines. Hallo. Ja. Die Bühne gehört dir. Könnt ihr mich hören? Jo. Sehr gut. Sehr gut. Ja, also das Sommerfest soll am 1.9. stattfinden. Das ist was, worüber auch schon mal gesprochen wurde. Die Sasa weiß da auch noch ein bisschen mehr drüber. Das wird zum einen ein Bürgerfest, also so richtig mit Hüpfburg und Kinder anmalen und Würstchen verkaufen und Musik und all das. Als auch, es gibt eine kleine separates Café, in dem wir dann den Pressetermin machen würden. Ja, und um das anständig bewerben zu können, würden wir gerne Flyer auch machen, und zwar in dem Stil, wie der Oliver Bayer die auch gemacht hat für Bremen fährt Orange. Also dieses dünne Papier, mehrfarbig, DIN lang ist das, und da hatte ich euch auch einen entsprechenden Link, glaube ich, dazu gepackt. Da kosten 5000 Stück irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 59 Euro oder so. Ja, und das wollte ich jetzt beantragen, oder wollen wir beantragen. Ich finde das cool, du klingst fast wie ein Dalek. Wie was? Wie ein Dalek, du hast so eine Roboterstimme. Großartig. Ach, das ist, ja, sorry. Ich finde es super. Ja. Okay, bevor jetzt hier irgendeine Telefonzelle landet. Gibt es weitere Fragen dazu? Nee, ich wollte nur noch ergänzend dazu sagen, also das wird alles auch schon ein bisschen größer aufgezogen. Bernd Schlömer hat unter anderem schon zugesagt, Cornelia Otto wird kommen, Bruno Gerd Kramm wird kommen, es soll Themeninfostände geben, da wird noch divers am Programm gefeilt, also das soll in NRW dann schon eine bundesweite Aktion auch werden. Ja, genau, bundesweit. Richtig, ich habe auch meinerseits, ich kann das auch noch ergänzen, ich habe mit den Schleswig-Holsteinern Rücksprache gehalten, mit den Fraktionsgeschäftsführer, auch in anderen Dingen, und der hat auch schon gesagt, der sagt der Fraktion auch nochmal Bescheid mit Patrick Breyer, und wenn wir das Thema Überwachung nochmal irgendwie platzieren würden, dann ist das sicher auch eine gute Sache, und auch für andere Themen gibt es da ja auch Kandidaten, und die sind auf jeden Fall auch im Bild und auch gerne bereit, das zu unterstützen, sofern eben die Zeit da ist, weil die ja dann auch Plenum haben schon wieder und so. Und am Montag oder Dienstag, irgendwann nächste Woche, findet auch ein Gespräch mit der Moni im Landtag statt, weil ich würde gerne auch wissen, ob das für die Fraktion spannend ist, weil wenn wir einmal das Bürgerfest machen, das ist ja auch sowas Bürgernähe, und des Weiteren einen großen Pressetermin noch machen könnten, die halt auch eine Woche, bevor es wieder losgeht im Landtag, auch dieses Ende der Sommerpause da nochmal einläuten, und vielleicht machen die dann auch alle mit. So, dann denke ich mal, sind alle Argumente ausgetauscht worden. Falls es keine Fragen von meinen Kollegen gibt, würde ich das jetzt auch direkt zur Abstimmung bringen wollen. Gibt es Fragen? Es gibt von mir nur eine Anmerkung. Ich freue mich auf das Fest. Ich würde sehr gerne dann dabei helfen, die Flyer in Düsseldorf zu verteilen, weil ich bin genau in dem Wahlkreis halt Direktkandidat. Und werde sowieso in der Zeit vor dem Sommerfest da unterwegs sein. Und jeder, der irgendwie da Lust hat, zu mir dabei zu helfen und mich zu unterstützen, das ist auf jeden Fall ein super Anlass für mich, in meinem Wahlkreis mal so ein bisschen Werbung zu machen. Und wenn ihr da irgendwas plant oder irgendwas braucht, irgendwie, nehmt mich da ins Orga-Team gerne mit rein, ich helfe euch. Bei der Gestaltung des Flyers könntest du dann vielleicht auch mitwirken. Das wäre toll. Aber dann sagen wir dir Bescheid, wenn das Mumble dazu ist. Okay, super. Okay, finde ich ja, gut, dass Paki mal öfters Gesicht zeigen will auf der Straße. Mache ich ja schon, nur nicht mit solchen Veranstaltungen. Also jetzt Sonntag zum Beispiel bin ich gerade dabei, eine Krypto-Veranstaltung in der Berti zu planen. Und letztes Wochenende war ich auf dem so ein Konzert halt, Rock gegen Rechts. Aber wenn wir natürlich was Eigenes machen, was nicht viel Geld kostet, wo wir halt ein paar Flyer, also das ist das, was ich eben halt meinte, wenn wir Veranstaltungen machen, wo wir wirklich viel Werbung vorher machen, das muss einfach nichts Großes sein. Also es reicht, wenn wir ein paar Pavillons aufstellen oder ein bisschen über die Straße laufen und Flyermaterial haben. Aber dass wir halt da sind und dass wir gucken, dass wir wenn wir Demos machen, halt die Neutralen mit ins Boot holen. Wenn wir sowas machen, halt gucken, dass wir bundesweit Leute dazu holen. Darum geht's halt, dass wir einfach unsere eigentlichen Stärken aktivieren. Das hast du schön gesagt. Und somit leite ich direkt über zur Abstimmung, wenn das okay ist. Dann fange ich diesmal von Sasa an. Sasa? Ganz klar dafür. Paki? Dafür. Maya? Ja. Daniel? Dafür. Carsten? Jens? Ja. Christian? Dafür. Ich bin auch dafür. Somit ist dieser Antrag angenommen. Dann wünsche ich euch viel Spaß Danke. Bei dieser Veranstaltung. Und ich werde dann garantiert... Na, da kommt gleich noch ein Antrag. Dann stellt sich raus, ob wir den überhaupt machen können, die Veranstaltung. Ach so, okay. Wir bleiben gleich mal oben. Ich wollte schon ankündigen, dass ich auch vorbeikommen werde, aber warten wir mal auf diesen zweiten Antrag. Da ist nur jetzt einer zwischen. Ja. Dann lass uns den noch vorziehen. Ja, mir ist egal. An welcher Zeile ist das? 211? 311, ja. Ach, 300 ist das, okay. Gut, dann ziehen wir das vor. Das ist das Ticket 86141 Floragarten. Und auch da ist die Vorstellerin Ines. Ines. Ja, also man muss halt um einen Park, also der heißt Garten, es ist aber ein Park mit einem größeren Teich und Brücke und so. Um sowas mieten zu können, muss man halt beim Grünflächennutzungsamt einen Antrag stellen und es gibt dann eine Gebühr, je nach Größe und je nachdem, was man aufstellen will. Ich habe also mich dort kundig gemacht und habe dem alles geschrieben, inklusive Hüpfburg und Bühne, kam er dann auf diesen Betrag von, ich glaube, es waren 95,41 €, so wie es da steht. Und die müssen einmal bezahlt werden. Dann muss die Hüpfburg ja bezahlt werden und die Bühne bräuchten wir. Also und diese Bühne, die ich jetzt da rausgesucht habe, die kann man mit Technik direkt bekommen. Und wenn ihr, jetzt habe ich aber gerade gehört, es gibt hier irgendeine Bühne, wenn die jetzt auch genauso groß wäre, müsste man das vielleicht nochmal überlegen, aber diese hier wäre 16 Quadratmeter groß, hätte die Technik, Strahler und sonstiges alles mit dabei. Ja, und die Kosten müssten wir dann halt auch jetzt beantragen, damit wir die halt buchen können. Die Schwierigkeit hierbei ist natürlich auch, dass das nicht über mich laufen kann, sondern dann hier über unseren werten Vorsitzenden, Herr Paki, müsste da seinen Namen hergeben, damit ich dann morgen mit dem Herrn Hartfiel oder dem antworten kann, dass er bitte dieses Schreiben, also das ist so ein Formular, auf deinen Namen machen würde auch. Ja, das ist nicht das Problem. Also mache ich ja auch bei anderen Verträgen. Gut. Also die wissen, glaube ich, auch nicht, dass wir Piraten sind, wenn ich das richtig verstehe. Weil ich habe gesagt, wir wollen ein Sommerfest machen, so ein Bürgerfest im Park. Und die haben mich halt nie gefragt. Und deswegen, ja. Eine Rückfrage habe ich da. Gibt es nicht die Möglichkeit, irgendwo da einen Platz zu finden, der ein bisschen angehoben ist? Weil ich, also da habe ich genau das gleiche Problem wie mit der Veranstaltung. Nein, ist ebenerdig. Also der Park ist ebenerdig. Ich wohne direkt hier gegenüber. Also das ist quasi vor meiner Haustür. Der Park ist ebenerdig. Es gibt das Einzige, was separat ist, aber auch nicht erhöht, ist halt die Flora Bar. Und die ist ja aber, die ist an der anderen Seite von dem großen Weg. Also die würdest du da an der großen Wiese auch nicht sehen, sodass wir da auch keine Möglichkeit haben. Also hier brauchen wir tatsächlich eine Bühne und all sowas. Es war letztens auch ein Sommerfest hier und ja, also das, also da gibt's nichts, wo du dich oben hinstellen kannst, außer das Wasser, wenn du reinspringst. Ja, ich glaube, ich kenne den Garten. Ich glaube, das ist der gleiche Garten, wo auch dieses Rock gegen rechts war, oder? Hier? In Düsseldorf? Ja. Nee, das ist neben den Arkaden. Also direkt neben den Bilka-Karten, das ist halt... Ah, nee, dann... Nee, ich meinte den oben, wie heißt... Volksgarten, genau, da war der. Achso, nee, den nicht. Also der Floragarten, der ist ein bisschen kleiner und, ja, würde aber vollkommen ausreichen, glaube ich. Also ich kann auch nur noch sagen, Presseinteresse an einer Großveranstaltung in NRW ist groß. Der WDR hat sich unter anderem für den 1.9. auch schon mit einem Übertragungswagen angekündigt. Das ist jetzt wirklich, also wenn ich das jetzt vergleiche mit der Demo von gerade, ist das halt für mich nochmal eine ganz andere Baustelle jetzt, weil das ist wirklich eine größere Veranstaltung mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Es werden bundesweit Gesichter halt eben auch kommen, die für die Menschen halt nur mal anziehend und interessant sind und Publikumsfänger sind. Das sehe ich noch mal ein bisschen anders jetzt als bei der Demo gerade. Einhaken. Ich hatte das auf Twitter miterlebt, dass Maya getwittert hatte, da kommen Promi-Piraten. Das wurde dann halt so ein bisschen verhackstückelt. So, was sind denn Promi-Piraten? Ich glaube, war gar nicht so böse gemeint, wie ja, es ja, ist. Ich weiß. Ich habe ja auch gelesen, wer da irgendwie zwischengegangen ist. Das ist eine Veranstaltung, wo ich jetzt eigentlich nicht neutral bin, deswegen darf ich dazu eigentlich nichts sagen. Ich finde aber diese Hüpfburg, die tut mir echt ein bisschen weh. Also wenn wir als Piraten anfangen, auf unseren Veranstaltungen Hüpfburgen aufzubauen, dann muss ich sagen, da bin ich raus. Also, aber das ist ein Bürgerfest, Paki. Das ist kein Piratenfest. Und das müssen wir auch genauso trennen. Ich erinnere da, in Bochum war es, glaube ich, wo du auch das nur machen darfst, wenn du ein Bürgerfest machst. Und das ist es hier. Ich weiß, aber können wir nicht... Meldung. Ich glaube, der Ballerstedt... Danke, Paki, Entschuldigung. Ines, sagtest du nicht, und Jens hat, glaube ich, eben auch schon auch aufgezeigt quasi... Hattest du nicht auch noch irgendwie eine andere Alternative gefunden zu der Hüpfburg, die da jetzt in Rede ist? Und ich glaube, Ines, wir hatten auch darüber gesprochen, dass du das sowieso eigentlich nochmal erwähnt haben wolltest. Ja. Ja, ich hatte geguckt. Ist das noch die in dem Angebot hier, ist das noch die Hüpfburg, die du mir ursprünglich genannt hattest? Ja, weil der andere Link war weg auf einmal. Der war nicht mehr im Pad. Der war eine Zeit lang da und jetzt ist der weg. Und ich dachte dann, okay, vielleicht hast du den rausgenommen. Nee, habe ich nicht. Der Punkt ist ganz einfach. Man kann Hüpfburgen direkt aus der Umgebung mieten, die auch schick aussehen und sogar noch ein Stückchen günstiger sind. Die ihr ausgesucht habt, kommt aus Berlin. Ist ja, ich glaube, das war jetzt auch einfach nur quasi so ein Platzhalter für eine solche Hüpfburg. Ich glaube, wir sind da relativ emotionslos, denke ich, Ines, und auch wir anderen so. Es wäre halt schön, wenn eine Hüpfburg da wäre, aber wir können dann diese Hüpfburg gerne auch nochmal separat in Absprache mit euch und dass wir verschiedene Angebote nochmal tatsächlich einholen und da vielleicht nächste Woche nochmal drüber sprechen, dass wir da einfach nochmal Alternativangebote einholen und vielleicht nochmal diesen Link wiederfinden, den du oder was du auch rausgesucht hattest, Jens. Ja, ich möchte an einer Stelle noch auch mal kurz was dazu sagen und dem Paki ein bisschen widersprechen. Die Piraten, die Erfinder des Bällebads auf Parteitagen, können auch ruhig eine Hüpfburg auf einem Event haben. Das ist völlig in Ordnung. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Und ich finde, ein großes Bürgerfest zu machen, Der Trick ist ja, dass wir die Leute mit etwas dahin bekommen und sie gleichzeitig Politik bekommen. Und nicht, dass sie Politik bekommen und Politik und noch ein bisschen Politik. Deswegen das ist das halt ein Sommerbürgerfest und nicht eine Demo. Und da es ein Sommerbürgerfest ist, sehe ich sogar sowas wie notwendig, weil man sich dann mit den Eltern über Politik unterhalten kann, während die Kinder beschäftigt sind. Das ist total wichtig. Das erleichtert die Kommunikation mit den Leuten und deswegen halte ich das für gar nicht schlecht. Ich will auch noch daran erinnern, dass beim letzten Bundesparteitag auch vor der Halle eine riesen Hüpfburg stand. Ja, und es gibt, also ich halte sowas auch für enorm wichtig, weil ich habe das jetzt in Soest beispielsweise auch am Infostand gemerkt, die hatten so ein kleines Fahrgerät als Schiff und die Kinder sind damit gefahren und die Eltern mussten halt zwangsläufig da stehen bleiben und auf ihre Kinder warten und dann konnte man schon mit denen ins Gespräch kommen. Also solche Dinge sind halt einfach großartig und ja, ich werde auch ganz arg fühlen. Ich sehe auch gerade, hier kommen schon gerade Vorschläge und Preislisten. Und vielleicht sammeln wir das irgendwo nochmal, dass das nicht verloren geht, was jetzt hier im Chat gepostet wird. Und ich glaube auch, genauso wie Kinderschminken, was wir ja auch angedacht haben, ist es halt sowas, wenn wir es als Bürgerfest nennen, kommen da ja vielleicht auch Familien hin. Und gerade wenn dann die Kinder beschäftigt sind, vielleicht auch so ein Stück weit, und wir denen auch so ein bisschen sowas an Programm bieten können, haben die Eltern dann halt ihrerseits auch Zeit, sich der Politik zu widmen. Das ist halt auch vielleicht nochmal so ein Hintergedanke, der da mit so drin war. Große das Thema, bitte. Weil das, also ich habe ja selber Kinder, also bin da quasi vom Fach, ich bin jetzt kein Pädagoge, aber was mir zum Beispiel auf der letzten Veranstaltung da Rock gegen Rechts aufgefallen ist, da war halt irgendwie ein Stand oder ein Pavillon, wo die Leute Wasserbomben mitgebracht haben, was auch tierisch gut ging. Das soll nur klar machen, ja, okay, das ist natürlich ein Event, aber seid kreativ und überlegt euch oder lasst uns zusammen überlegen, wie man solche Sachen auch einbringen kann, ohne dass man viel Geld ausgeben muss. Das ist alles. Gut, können wir uns darauf einigen, dass... Ines wollte gerade noch was sagen, Ali. Achso, Entschuldigung, Ines. Ich wollte nur sagen, das Thema ist halt auch Piraten im Alltag und die Hüpfburgen, also selbst wenn es jetzt nicht die ist aus Berlin, ich habe nur den Link halt genommen, weil ich den noch hatte, die liegen alle preislich zwischen, ich glaube 280, also die als Piratenburgen sind, wir wollen ja auch ein Schiff, liegen alle so ab 300 Euro ungefähr. Also von daher, das ist so der Geldbetrag, mit dem wir da rechnen müssen, wenn wir ein Piratenschiff wollen. Vorschlag von mir, vielleicht könnten wir ja genau diesen Punkt jetzt erstmal weglassen, so dass ihr euch nochmal informieren könnt und stimmen einfach über den Rest ab. Wäre das okay? Yep. Ja, das finde ich auch gut. Ja, dafür. Gut, bloß damit wir jetzt nicht zu lange über eine Hüpfburg diskutieren, weil alles andere scheint ja dann auch eindeutig zu sein und würde das dann auch gerne jetzt zur Abstimmung bringen. Müssen wir dann nicht den Antrag im Prinzip ablehnen, um dann einen neuen zu formulieren? Wenn die Antragsteller ihn ändern würden und die Hüpfburg rausnehmen, können wir den so abstimmen. Okay. Gerne. Muss ich das schriftlich machen? Nee, nein. Ich glaube, das reicht, wenn Claudia das dann macht, oder? Okay, dann einmal die Hüpfburg einfach nur rausstreichen. Das war ja eh so dreigegliedert. Gut, dann warte ich ganz kurz, dass die Claudia fertig protokolliert. Ach, ich kann. Wunderbar. Dann fange ich unten weiter. Ich schrei schon, wenn du mir zu schnell bist. Okay, danke. Gut, dann fange ich bei Sasa an. Dafür. Paki. Dafür. Maya. Dafür. Daniel. Dafür. Carsten. Jens. Ja. Christian. Dafür. Und ich bin auch dafür und somit ist der Antrag angenommen. Gut, dann erwarten wir einfach nochmal die Nachreichung von der Hüpfburg und ansonsten freue ich mich auf ein tolles Fest dort. Ich möchte noch kurz was anmerken, brauche nicht unbedingt ins Protokoll, aber da wir ja letzte Vorstandssitzung das Thema Berti so ein bisschen angesprochen haben und ich habe da auch schon mit ein paar Leuten aus der Berti gesprochen, großartig, Dankeschön und lasst uns weiter an einem Strang ziehen. Ich glaube, dass das wichtig war letztes Mal, dass wir über die Berti da nochmal gesprochen haben und über die Orga. Und jetzt läuft das alles und jetzt rocken wir das Ganze. Insofern danke euch. Danke. Es war gerade noch mal eine Frage, ob man einen Stromanschluss für eine Hüpfburg braucht. Ja, einen 220-Volt-Anschluss braucht man für die Dinger. Die brauchen nicht viel Strom. Ja, ich wollte den Herrn Hartfiel da vom Grünflächennutzungsamt fragen, ob wir das Strom bekommen in dem Park, weil da gibt es, glaube ich, auch Anschlüsse irgendwo, oder ob wir halt Generatoren dann brauchen. Dann würde ich aber auch nochmal einen Antrag stellen für einen Generator. Termin für Orga-Dings kommt rum, weil da können wir ja solche Dinge dann ja besprechen. Ja. Wir haben, soweit ich weiß, einen eigenen Generator. Ja, das ist auch bestimmt eine Sache, die man organisieren könnte, aber das können wir dann ja im Orga-Mammel besprechen. Ja. Ja, das mit dem Generator kann ich bestätigen und das kriegen wir sicher hin. Das sehe ich nicht als das große Problem an. Gut, wunderbar. Dann kommen wir doch direkt zum nächsten Ticket, um mal einen Cut zu machen. Und zwar geht es um die Ticketnummer 86162. Stopp. Vorrat. Ach, wir waren ja oben. 288. Jetzt wäre ich fast den Ticket übergangen. Gut, Ticket 86072. Übernahmen die Kosten. Der Kosten für eine BGE-Wahlkampfveranstaltung in Bielefeld. Antragsteller ist Bernd Scholand. Ist der Bernd denn anwesend? Weil leider auch keine Unterstützer eingetragen sind. Oder kann jemand anderes diesen Antrag vorstellen? Gut, da haben wir doch direkt zwei. Ja, Bernd ist eigentlich auch da. Ich warte noch, dass er hochkommt. Bernd? Sonst fang du doch einfach an und er kann dazu stoßen. Gut, ja, ich war jetzt in die Planung und in die Antragstellung nicht involviert, aber die Planung dafür läuft jetzt schon ein bisschen länger. Die hatten eine BGE-Veranstaltung für den 7.9. geplant. Die ist jetzt vor kurzem auch durch die AG Events gegangen. Das Pad ist unten verlinkt und es werden da halt einige Anfahrtskosten anfallen und die Miete für den großen Saal. Ich denke, die wichtigsten Infos stehen da. Ansonsten stehe ich jetzt sozusagen für Fragen zur Verfügung. Gut, wenn das jetzt die Vorstellung war, gibt es denn Fragen von meinen Vorstandskollegen dazu? Ich höre von der Veranstaltung gerade ehrlich gesagt zum ersten Mal. Gut, ja, wie gesagt, ich war da nicht involviert. Das hatte der Bernd mit Michael zuletzt auch und ein paar Kollegen aus Bielefeld gemacht. Das wurde schon vor einigen Monaten dann auch auf UWL-Ebene im Mumble öfter mal diskutiert. Es geht darum, dass wir am 7.9. eine etwa zweistündige Veranstaltung mit, wie gesagt, Susanne Wiest, André Presse, der möglicherweise kommt, soweit ich weiß, ist das noch nicht zugesagt, Felix Köln, Sven Sladek und ich glaube, da war sogar nochmal jemand angedacht. Wir wollten das vorbereiten, auch an plakatieren, an die Presse geben, versuchen da Öffentlichkeit dann auch herzustellen. Es müssten eigentlich, da stehen jetzt 600 € Kosten. Ich glaube, in dem Pad, wo der eigentliche Antrag drin steht, war auch von 900 € die Rede. Das war aber wirklich so das Maximum. Ines bringt einen berechtigten Einwand. Ihr habt schon auf dem Schirm, dass am 7.9. die Freiheit statt Angst-Demo ist? Ja, das hat sich leider so ergeben, ja. Wobei dieser Termin 7.9. auch schon seit einiger Zeit feststeht. Und ich glaube, dass mit dem Antrag jetzt relativ kurzfristig dann über die Bühne ging. Da ist auch Bernd. Ich bin jetzt da. Ich wusste nicht, wie ich da reinkommen sollte. Also, ja, es geht um eine Wahlkampfveranstaltung zum Thema BGE. Das Thema BGE ist sehr erklärungsbedürftig und deswegen war das so geplant, dass das als Podiumsdiskussion stattfinden sollte. Ich bin heilfroh, dass ich diese Referenten finden konnte. Susanne Wiest als Sympathisantin, André Presse für die ewige Frage, wie wird das finanziert, Felix Köln für den sozialen Bereich und Sven Sladek eben für all das, was die Piraten machen. Die Kosten, die waren, sind kalkuliert gewesen auf maximal 900 € und die realen Kosten belaufen sich auf 600 €. Gut, gibt es denn weitere Wortmeldungen dazu? Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, diese Veranstaltung zu verschieben, weil der 7.9. ist echt ungünstig? Ja, das hat der Fitz und der Felix auch schon gesagt, aber die haben auch gesagt, die in Berlin, die kommen mit Sicherheit auch ohne uns klar. Für uns ist Bielefeld mindestens genauso wichtig. Ja, wir, also jetzt die MDLs, die haben ja unter anderem auch schon 4 Busse, stellen sie zur Verfügung, damit wir genug Leute aus NRW auch rüberkarren können. Also wir wollen da ja eigentlich alle Kräfte auf die Freiheit statt Angst-Demo legen. Ja, das war aber wirklich der absolut einzige Termin, wo ich alle zusammenkriegen konnte. Ich würde da noch gern was zu anmerken, darf ich? Gerne. Also wir hatten das Ganze ja auch bei der AG Events als Thema. Das war auch das Erste, was uns ins Auge fiel mit dem 7.9. Aber es geht hier darum, eine Wahlkampfveranstaltung für Bürger zu machen. Also da sollen ja keine Piraten hin, sondern da sollen Bürger eingeladen werden. Ja, das ist ja bei allen Veranstaltungen von uns so der Fall im Wahlkampf. Da sind ja überall immer Bürger eingeladen. Ja, und ich denke, dass du da aber konkret ein anderes Publikum ansprichst als Menschen, die sagen, hey, wir fahren nach Berlin, wir wollen demonstrieren. Würde ich auch so sehen. Also wir haben in Bielefeld ja auch nicht massig Piraten, die das dann von der Demo abziehen würde, währenddessen es ein cooles Thema ist, um da Leute zu erreichen, denke ich. Ich finde das Thema total wichtig. Ich finde nur, ich habe echt nur mit dem Termin meine Bauchschmerzen. Das sollte keine Abwertung des Themas an sich sein. Also das ist bei mir auch der einzige Punkt, der zu bemängeln ist. Einfach, dass dieses Datum ja schlecht gewählt ist. Weil wir wollen ja auch in Berlin die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob neben dem diese Veranstaltung auch so eine große Aufmerksamkeit bekommt. Ja, wir haben personell auch einfach nicht die Kapazitäten. Also weil das wäre auch für mich eine Veranstaltung, wenn sie jetzt an einem anderen Datum wäre, die ich natürlich auch oder die wir im Landespresseteam bespielen wollen würden, die so auf Bundesebene auch bespielt werden kann, zumindest was die Presse angeht, könnte ich in dem Fall nicht tun. Also die Multiplikatoren würden in Teilen zumindest fehlen. Also meine direkte Frage an euch wäre, könntet ihr diesen Termin einfach umgestalten? Würde das möglich sein? Nee, das ist schon der einzige Termin. So viele Orte, an denen wir das machen können, haben wir in Bielefeld nicht. Gut, was sagen denn die anderen noch dazu? Jens? Mehreres. Zum einen denke ich, dass wir unsere Arbeit für das Freiheit statt Angst Projekt konzentrieren sollten. Das heißt, wir sollten wirklich an diesem einen Tag alles auf diese Demo und auf diese Aktion konzentrieren. Wir hatten sogar überlegt, also es waren andere Aktionen für den Tag geplant, die wir alle gecancelt haben, damit wir wirklich so viele Menschen wie möglich nach Berlin auf die Straße kriegen. Deswegen fahren da Busse runter, damit sich das jeder leisten kann. Es gibt Busse, die fahren morgens hin und abends wieder zurück. Die fahren morgens mit Leuten aus NRW nach Berlin zur Demo und bringen die abends wieder nach Hause. Und das ist der eine Punkt. Und der nächste Punkt ist, das ist aber ein genereller, der trifft nicht nur Bielefeld, immer mehr KVs stellen für Veranstaltungen im KV Finanzanträge auf Landesgelder. Das finde ich auf Dauer seltsam. Weil irgendwann haben wir dann keine Trennung mehr und da diese Veranstaltung hier auch nicht irgendwie auf Landesebene groß beworben worden ist bisher oder was auch immer, sondern gerade für mich auch relativ aus dem Nichts hier erscheint, denke ich auch nicht, dass es eine Landesaktion ist, sondern eine Aktion für Bielefeld. Und dann sehe ich nicht bei einer Aktion für Bielefeld, was ein KV ist, warum wir dann Landesgelder dafür investieren sollen, das finde ich ein bisschen schwierig. Das ist keine Aktion für Bielefeld, sondern für OWL, Ostwestfalen-Lippe. Das ist ein bisschen. Das war aber gerade das Argument. Ja, und das ist vor allem auch eine Sache, da hättet ihr wirklich dann, also ihr habt auf jeden Fall die AGW-Events schon mal mit ins Boot geholt, aber die Landespresse, soweit ich weiß, vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen und korrigiert mich, ich habe da echt absolut gar nichts von mitgekriegt und ich weiß nicht, wenn ihr die Arbeit natürlich wirklich komplett da stemmen könnt, ja, aber ich habe da echt so meine Bauchschmerzen. Ich habe da jetzt gerade, Entschuldigung, wenn ich dazwischen grätsche, aber ja, wie soll... Wie soll man eine Veranstaltung bewerben, von der man noch nicht weiß, ob sie stattfindet? Das Ganze findet jetzt in einem Monat statt, da kann noch ordentlich für getrommelt werden. Der Antrag hätte auch früher gestellt werden können. Also erst den Antrag, dann bewerben und dann planen. Ja, also ich finde es wurde halt nicht kommuniziert und jetzt haben wir einen Antrag für eine Veranstaltung, von der wir nichts wussten. Oder bis vor einer Woche oder bis der Antrag halt reinkam, nichts wussten. Habe ich so meine Probleme mit. Mal davon abgesehen, dass am 14.09. die große Umverteilen-Aktion in Berlin und Bochum stattfindet. Das ist ja das gleiche Thema im Prinzip. Also sprich, Reichtum besteuern und eben auch soziale Punkte ansprechen. Da sind Leute dabei wie Compact, Verdi, Attack, AWO und so weiter. Und das ist genau unser Thema da, wo wir uns ordentlich in Szene setzen. Wenn wir dann im 7.9. in Bielefeld irgendwie vor eine Aktion machen, muss ich sagen, das widerspricht sich so ein bisschen zu dem, was sonst so abgeht. Und da sollten wir uns lieber auch an die NGOs dranhängen, was wir ja bei der Freiheit statt Angst auch machen, um möglichst breiten Teil der Öffentlichkeit zu erreichen. Ja. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Eigentlich praktisch alle Argumente, die hier irgendwie eingeflossen sind. Also zunächst mal jetzt das Letzte kann ich schon deswegen nicht nachvollziehen, weil es sich ja hier eben nicht um eine Demo oder Ähnliches handeln soll, sondern offenbar um eine Podiumsdiskussion. Das heißt, das ist auch schon mal ein ganz anderer Rahmen. Eine Podiumsdiskussion richtet sich ganz klar eben nicht an die Piraten, nicht an diejenigen, die nach Berlin fahren. Es werden verhältnismäßig wenige Personen gebunden. Und natürlich reicht die Zeit aus, um über die Landespresse was zu machen. Die Landespresse hat verhältnismäßig wenig mit der FSA zu tun. Da sehe ich also mal eigentlich eher das genau umgekehrt. Nee, das unterschätzt mal bitte nicht, Christian. Also das sieht schon ein bisschen anders aus. Wir stemmen da aus NRW einiges, auch was Bundespresse angeht, weil es einfach anders nicht geht, weil die personellen Ressourcen nicht anders gegeben sind. Da hast du einiges an Arbeit. Ich meine, wir telefonieren ja auch ab. Gerne. Wenn ich eben kurz aussprechen darf, frag mich dann da auch schon. Wir hatten das Thema beim letzten Mal schon, als es um die Berti ging, weswegen wir dann tatsächlich diese NRW-fremden Dinge durchaus mehr mitfinanzieren, obwohl, also und sei es nur durch Mithilfe, ja, obwohl wir diesen Länderfinanzausgleich jetzt haben. Ich finde, das passt alles nicht. Und natürlich ist das eine NRW-weite Aktion, denn woanders finden diese Dinge ja offensichtlich nicht statt. Und die Leute, die dort sprechen, die kommen eben auch nicht alle zwangsläufig irgendwie aus Bielefeld. Deswegen sehe ich da auch diesen Kritikpunkt jetzt also als aus meiner Sicht nicht valide an. Na, die Frage ist, wo setzt man da eine Grenze, wenn ein KV eine Krypto-Party veranstaltet? Übernimmt dann der Landesverband die Kosten für die Krypto-Party? Bezahlen wir dann danach alle Krypto-Partys, egal wo die vorstellen, aus allen Mitteln? Weißt du, was ich meine? Ich sehe da keine ordentliche Finanztrennung mehr. Ich habe noch ein anderes Problem. Da ist von 900 Euro in dem Pad die Rede für die Anmietung des Saales. Dann ist da eine detaillierte Kostenaufstellung der Einzelpositionen für die Reisen. Die fahren alle mit der Bahn. Beamer kostet 30 Euro, Leinwand kostet 21 Euro, Moderatorenkoffer kostet 30 Euro, Mikro viermal kostet 24 Euro. Das sind alles Kosten, die wir sparen können, wenn man auf die Mittel des Landesverbandes zurückgreift oder wenn man einfach auch mal Fahrgemeinschaft macht. Also bei Susanne Wies kann ich gut nachvollziehen, Fahrtkosten aus Greifswald nach hier. Ich kenne die Susanne, ich finde, die ist eine wunderbare Vertreterin unserer Position da und ich würde niemals irgendwo mein Veto einlegen, wenn es darum geht, die nach NRW zu holen. Nur was die restlichen Kosten angeht, muss ich sagen, André Presse sagt mir jetzt nichts, der Name, Felix Köln und Sven Sladek, warum fahren die mit der Bahn, warum fahren die nicht mit ein paar Piraten und teilen sich da das Auto? Ein Beamer brauchen wir nicht mieten, eine Leinwand brauchen wir nicht mieten, Moderatorenkoffer, das sind wieder 100 Euro, die wir da runterzählen können. Da muss ich sagen, schlecht vorbereitet, sorry. Also zunächst mal finde ich es interessant, dass die mit anderen Piraten fahren sollen, wenn möglichst wenig Piraten irgendwie überhaupt da sind, sondern lieber nach Berlin fahren. Den Beamer bis nach Bielefeld zu transportieren, ist wahrscheinlich teurer als den da vor Ort zu bekommen, das finde ich also auch etwas schwierig und die Gesamtkosten des Antrags belaufen sich nicht auf die 900 Euro. Offenbar sieht man selbst das Einsparpotenzial und hat nur 600 Euro beantragt. Also ich kann auch nur auf jeden Fall sagen, seitens der Landespresse, dass wir maximal die Kapazitäten haben für diese Veranstaltung, also die personellen Kapazitäten, um maximal da eine PM rauszuschicken. Aber wirklich richtig bespielen, wie es eigentlich bei so einer Veranstaltung, wo Susanne Wies, die da ja auch in dem Thema auch bereits bekannt ist, die Potenzial hätte, können wir personell einfach nicht leisten. Gut, jetzt da steht die auch Freiheit statt Angst-Demo im Vordergrund. Mal abgesehen davon, wenn Susanne schon am 7.9. in NRW ist, dann würde ich mich freuen, wenn die dann, die bleibt wahrscheinlich eh bis zum 8., dann noch eine Anschlussveranstaltung wäre mit ihr. Und da habe ich halt auch nichts von gehört. Also, ja, gut, macht das, aber vielleicht überarbeitet ihr den Antrag nochmal, um zu gucken, ob da nicht vielleicht noch Einsparungsmöglichkeiten sind. Darf ich da kurz was zu sagen? Ja, klar. Also sind ja jetzt einige verschiedene Themen aufgekommen. Also zum einen ist es sicherlich keine KV-Veranstaltung alleine. Das sieht man ja auch schon an den Personen, die dort eingeladen sind, dass da eher ein überregionaler Bezug dann auch ist und dass das ja auch versucht wird, zumindest regional in OWL dann als Veranstaltung zu bewerben und auch in dieser gesamten Bandbreite dann auszunutzen. Der KV alleine könnte sowas auch gar nicht stillen, weil das praktisch, ich sag mal, mehr als 50% des gesamten KV-Budgets machen würde. Also wenn wir da keine Landesfinanzierung haben, würde die Veranstaltung erstmal komplett flach fallen. Das andere ist mit Bochum, wenn da eine Woche später die Veranstaltung stattfindet. Ich finde nicht, dass ich das unbedingt weiß, sondern dass das eigentlich eine sinnvolle Ergänzung ist, dass man dort auch noch selber was auf die Beine stellt, im Vorfeld dieses Thementages dann, anstatt sich dann nur an dem 14. mit dran zu hängen. Das heißt, man kann da durchaus auch noch sein eigenes Profil und auch gerade bei dem Thema BGE auch die Piratenposition deutlicher rüberbringen. Zu den Kosten. Es ist natürlich sicher so, dass dort Einsparpotenzial ist. Das wird natürlich auch verfolgt. Nur wir brauchen eine gewisse Sicherheit. Das heißt, wir können ja vorher nicht genau sagen, wie viel es nun wird. Bernd hatte ja geschrieben, dass es etwa 600 Euro kosten können würde. Die 900 Euro sind sozusagen eine Garantie, dass man einfach auf der sicheren Seite ist. Einen kleinen Teil kann der KV sicherlich beitragen. Da sehe ich kein Problem. Und ich denke auch, dass sich da durchaus auch KVs in OWL noch beteiligen können, wie wir es auch bei den letztmaligen Veranstaltungen im Februar hatten. Zu der Presse bin ich mir sicher, wir haben ja auch ein ganz gutes Presseteam hier in Bielefeld, die würden sicherlich auch Unterstützung leisten und euch versuchen, da Arbeit abzunehmen. Das müsste man nur koordinieren. Ich bin selber da nicht involviert, das heißt, ich weiß nicht, was da alles anfallen würde, neben Pressemitteilungen und wie man das dann organisieren würde, aber Unterstützung gäbe es da sicherlich. Und ein letzter Punkt zu der Technik. Ich denke, dass die AG Technik, so war das glaube ich gemeint, dass die AG Technik da was zur Verfügung stellt. Das wurde möglicherweise nicht bedacht, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Ich vermute aber auch, dass das letztendlich nicht viel billiger ist. Dort hat man die Haustechnik dann vor Ort. Das wird praktisch von der VHS, die ja den Raum vermietet, dann zur Verfügung gestellt. Dort ist alles eingespielt. Wenn man da jetzt noch jemanden hat, der sich erstmal mit der Technik auskennen muss, der das alles nach Bielefeld bringt, dann auch wieder mitnimmt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so viel billiger ist und dann die vielleicht 30, 50 Euro, die man dann spart, ob das gerechtfertigt ist, sage ich da mal. Also der Beamer ist zum Beispiel fest installiert in der Halle. Wenn man da jetzt eine Alternative hinbauen will, da hat man mitten im Zuschauerrahmen da irgend so einen Beamer stehen. Also das bringt es mit Sicherheit nicht. Es war ja nicht jetzt speziell auf den Beamer gemünzt, sondern auf die gesamte Aufschlüsselung. Ich finde das ja super, dass ihr das so gemacht habt. Wir erwarten das ja irgendwo auch von allen, dass man da genau sehen kann, was wo ausgegeben wird. Das soll jetzt auch keine Kritik an eurem Antrag sein. Der ist so in sich total stimmig und super gemacht. Ich wünschte mir, alle Anträge wären so. Insofern schon mal plus eins. Ich habe auch nichts gegen diese Veranstaltung, im Gegenteil. Ich bin ein großer Freund von der Bereicherung, was die Themenvielfalt von uns angeht und dass wir Veranstaltungen machen, die auch bundesweit eine Beachtung finden. Mein Problem ist nur, wenn wir halt euch so eine Veranstaltung in der Höhe des Budgets genehmigen, dann müssen wir das auch allen anderen KVs genehmigen. Insofern müssen wir da eben einfach aus einer Sorgfaltspflicht heraus gucken, wo setzen wir Prioritäten, wie können wir das verargumentieren, dann ist jetzt noch die Freiheit statt Angst parallel, dann ist Umverteilen nächste Woche, wie kommen wir da zusammen? Also, dass die Veranstaltung nicht gekippt wird, weil ich würde gerne schon auch den Leuten, die jetzt was BGE und was soziale Themen angeht, gehen, nicht eine Abfuhr erteilen. Also, wir sind ja alles. Wir haben halt nur eben nicht die finanziellen Mittel, um auch alles zu rocken. Das ist so ein bisschen da mein Problem. Also nicht die finanziellen Mittel, sondern auch teilweise das Personal einfach nicht, ne? Weil da hängen ja auch immer gewisse Dinge dran. Gerade wenn halt eben auch Landesmittel fließen, sollte es auch dementsprechend bespielt werden. Also da sehe ich uns dann zumindest auch in Teilen in Verantwortung, dann zu schauen, dass wir da auch unseren Job in unseren einzelnen Aufgabenbereichen zu 100% erfüllen, dass halt eben Werbemittel dann vorhanden sind, dass ein bisschen drauf geguckt wird, dass die Aktion auch vernünftig beworben wird, dass man da halt so ein bisschen einen Blick drauf hat. Und ja, das ist vom Terminhalter einfach echt schwierig. Und es wäre halt auch super gewesen, wenn ihr euch im Vorfeld zum Beispiel auch mit der Wahlkampfkoordination NRW in Verbindung gesetzt hättet. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Ja, sicher. Ich bin ja auch OWL und ich sehe, wie schwierig es ist, hier in diesem sehr viel ländlichen Bereich wichtige und die Leute auch angehende Themen auch wirklich bekannt zu machen und zu platzieren. Ich halte diese BGE-Veranstaltung für ganz hervorragend und sehr sinnvoll. Und als ich dann gehört habe, dass Susanne Wiest kommt, war ich vollauf begeistert und habe mit Händeringen und Schwierigkeiten mich aber entschlossen, nach Bielefeld zu fahren, weil ich es für ungeheuer wichtig halte. Denn wir haben auch in OWL-Wahlkampf. Und je mehr da an wirklich guten Sachen gemacht wird, desto wichtiger und besser ist das auch und wirkt auch. Sonst gehen wir hier nämlich unter. Das ist wirklich Land unter. Das ist nicht Düsseldorf oder Bochum oder Dortmund, eine von den Großstädten mittendrin im Rheinland- und Ruhrgebiet, sondern das ist so manchmal so ein bisschen wie Diaspora. Und ich denke, ich kann das auch von Paderborn aus unterstützen. Ich habe hier einen ganz guten Kontakt zur Presse, werde ich auch tun. Dass wir das also wirklich über OWL hinweit richtig bekannt machen und auch noch bewerben. Ich bin sehr für diese Veranstaltung, obwohl sie eben so sauunglücklich im Termin ist. Aber wenn die alle nicht anders konnten, also was ich bei Susanne Wiest vor allen Dingen natürlich ungeheuer wichtig finde, dann muss man halt einfach mal in den sauren Apfel beißen. Es geht um Bürger, es geht nicht um Piraten. Und deswegen, okay, glaube ich, tut sich Patrick in seiner Argumentation auch so schwer. Ich will jetzt auch noch ein bisschen reingrätschen, damit er nicht jetzt ein Boomer oder wie auch immer ist. Das Problem ist halt, wie gesagt, nicht die Veranstaltung. Das Problem ist echt diese unscharfe Trennung zu dem, was wir halt als Landesvorstand, aus Landesmitteln machen können, sollen und eigentlich nur, ja, sollten, sage ich mal, die halt auch auf Landesseite Relevanz haben. Das müssen wir bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall trennen. Deswegen müssen wir irgendwie gucken, ob wir uns vielleicht zumindest in der Mitte treffen können oder sowas. Weil eben dieses, wie gesagt, sonst entsteht dieses Anrecht halt für alle und das können wir halt nicht stemmen. Das geht halt leider einfach nicht. Mal noch eine andere Frage. Also nicht jetzt falsch verstehen, bitte, aber das, oder nicht als überflüssigen Formalfu, aber das ist halt doch schon leider sehr wichtig. Ich hätte da nochmal eine Frage. Lass mich mal kurz, Wacko, weil mir das gerade, was Daniel gesagt hat, wichtig ist, wo es gerade um auch Prioritäten geht. Wie sieht das aus mit Listen und Direktkandidaten, die da vor Ort sein werden? Hat das irgendwie noch jemand auf dem Schirm gehabt bei der Planung? Also jetzt auch mal rein, um die Presse dahin zu kriegen, weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Also es geht um eine BGE-Veranstaltung, die als Wahlveranstaltung abläuft. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt auf der Bühne jetzt nur alle möglichen Kandidaten vorstellen sollen, die als Direktkandidaten da zur Verfügung stellen. Nein. Es geht um das Thema. Das ist mir schon klar. Aber wir haben Listen und Direktkandidaten, also Listenkandidaten, die sich mit dem Thema beschäftigen und Direktkandidaten, die da vor Ort auch in Szene gesetzt werden können. Und das spielt für die Lokalpresse, aber auch für die Landespresse durchaus eine Rolle. Insofern wäre es für uns mit ein Argument zu sagen, wir können das unterstützen, weil eben der Landesverband oder eben ein Direktkandidat des Landesverbandes dort ja, einfach da ist. Das unterschätzen viele. Es ist aber mit auch, geht mit in die Überlegung hinein, weil ein Bericht in der Lokalpresse darüber, dass ein Direktkandidat damit dran teilgenommen hat, der muss ja nicht groß in Szene gesetzt werden. Der muss auch nicht eine große Rede halten. Der muss nicht mal auf dem Podium sitzen, aber der kann zumindest ein Statement für die Presse rausgeben, dass er dieses Thema in seinem Wahlkreis für wichtig hält. Und auch gerade ein Listenkandidat kann halt eben da ja ein Statement rausgeben. Natürlich ist Susanne Spitzenkandidatin in Mecklenburg-Vorpommern. Das werden aber gerade NRW-Medien, also wie jetzt zum Beispiel die Rheinische Post oder der, boah, was ist denn da, Ostwestfalen-Lippe, was haben wir da, Mindener Tageblatt. Wir haben die Neue Westfälische und die Neue Westfälische. Genau. Die werden natürlich eher danach fragen, ist denn da irgendein Listenkandidat vor Ort? Und das Problem wird sein, wir haben die Mel in Berlin mit Sicherheit, wir haben den Udo Vetter in Berlin. Wen könnten wir da organisieren aus der Liste in NRW, der Christina. Da dann auch noch mitmacht? Christina wäre eine Idee. Das ist Christinas Thema halt, ne? BGE, ja. Sozialpolitik. Thomas Küppers, Sammy ist Direktkandidatin in der Nähe in Paderborn. Du kannst, ich kann noch die Direktkandidatenliste mal anfragen, wer das machen möchte. Kannst du mir eine E-Mail dazu schicken noch? Ich möchte nochmal ganz kurz auf die Nachricht von Ines im Chat hinweisen. Das halte ich also auch für durchaus plausibel. Und weiß nicht, wenn ja. Sammy ja ohnehin angekündigt hat, dorthin kommen zu wollen, unter Umständen vielleicht sogar für so etwas wie eine Moderation zur Verfügung stünde, das weiß ich ja nicht, das muss vielleicht auch nicht sein, aber ginge auch, und dann ja sogar ihre eigenen Pressekontakte quasi mitbringt, halte ich das also schon für sehr gut. Ich würde nochmal ganz kurz bitte auf das Thema eingehen, dass es sich hier irgendwie um eine lokale Veranstaltung handelt. Das ist es schon thematisch nicht. Diese Veranstaltungen müssen zwangsläufig immer an irgendeinem Ort stattfinden. Das macht sie nicht zu Veranstaltungen dieses jeweiligen Kreisverbandes. Ja, das, ich befürchte, das funktioniert so nicht. Ja, also das ist ganz klar eben keine Lokalpolitik. Und das ist das, wofür normalerweise diese KVs diese Mittel haben. Deswegen kann ich auch das nicht ganz nachvollziehen als Kritikpunkt. Und ja, wobei ich mir dann eher wünschen würde, dass, wenn es eine überregionale und keine KV-Aktion ist, dass man das dann nicht in seinem KV plant, sondern vielleicht auch die Leute überregional dazu nimmt. Nichtsdestotrotz ist das ein Hätte-Hätte und ist definitiv meine Bitte fürs nächste Mal. Ganz kurz, ich stimme dir dazu. Aber da ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit für die restliche Orga übrig. Und wenn also die entsprechenden Landes-AGs noch die Kapazitäten haben, sich damit zu involvieren, dann ist das doch prima, auch jetzt noch zu machen. Ja, also wenn da Unterstützung dann da ist, aber da muss halt auch wirklich sichere, zuverlässige Unterstützung da sein, an die Aufgaben übertragen werden können, ist das in Teilen auf jeden Fall möglich. Ich gebe halt nochmal zu bedenken, dass die Kapazitäten da trotzdem dünn sind und gewisse Aufgaben können nicht übertragen werden. Okay, einen Moment. Wir haben jetzt ganz viele Sprecher im Raum sprechen. Wer wollte denn irgendwas dazu sagen? Ich. Und wer kam als erstes rein? X-Pack, du bist auch schon da. Ja, ich würde nochmal das kurz in Worte fassen, was der Alex auch gerade schon im Chat geschrieben hat. Wenn ihr darüber redet, Finanzen zu trennen zwischen Landes- und Kreisverbänden, dann können wir auch nochmal ganz ernsthaft darüber reden, ob denn die Veranstaltung, die wir gerade mit der Hüpfburg da besprochen haben, ob die Kreis- oder Landesbezug hat und so weiter. Ich würde sagen, da haben wir jetzt schon ein paar Veranstaltungen gehabt, wo das nicht so ganz klar getrennt war, die auf Landesmittel gelaufen sind, und ich kann den generellen Gedanken verstehen, aber dann sollten wir vielleicht nach dem Bundestagswahlkampf ihr als Vorstand da mal auch geschäftsordnungsmäßig oder einfach für euch als Vorlage das Thema mal klären und das jetzt nicht in der einen Veranstaltung so und dann irgendwie zwei Anträge weiter bei einem ähnlichen Thema auf einmal doch wieder auf Kreisebene. Und ich würde euch da vielleicht auch gerne so ein bisschen die Bedenken nehmen, weil das ist eine Wahlkampfveranstaltung und als solche wäre sie wichtig. Wahlkampf haben wir jetzt irgendwie noch, was weiß ich, 6 Wochen oder so. Da wird nicht mehr allzu viel an solchen Dingen kommen, wo ihr euch nicht ganz sicher seid, ob der Landesverband das Geld dafür hat oder nicht. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass wir neben PRISM und Demos, die teilweise eben gar nicht in Nordrhein-Westfalen stattfinden, auch noch solche Veranstaltungen auf die Beine stellen können. Okay, dann machen wir weiter mit Captain Lito. Ja, ein paar Punkte wollte ich auch nochmal ansprechen. Hier wird ja gerade gegenübergestellt KV oder Landesaktion, aber es ist eigentlich genau dazwischen, wenn man sich anguckt, was es für die Region leisten kann. Also ich komme aus der Gegend, das ist sehr anders als jetzt hier Düsseldorf oder Ruhrgebiet. Und gerade wenn Sammy zum Beispiel sagt, sie hat da schon Kontakte, dann muss man auch sehen, dass es da sehr viel leichter ist, also im ländlichen Gebiet in eine Zeitung zu kommen, dass wenn man da einmal die Leute an der Hand hat, dass man dann in die ganzen Blätter der Region leicht reinkommt. Und dass es gerade in Bielefeld da als zentralem Ort sicher eine coole Sache wäre, um ein bisschen Präsenz zu kriegen in den ganzen umliegenden Dörfern und so, wo es sonst sehr schwer ist, ja, mal einen Infostand zu machen oder Leute zu erreichen. Was jetzt an den Vorwürfen kam mit, ach, hättet ihr mal früher uns angesprochen und so. Ich glaube, wenn da früher was gekommen wäre oder ganz zu Anfang, wäre der umgekehrte Vorwurf auch nicht weit weg, dass man ja erstmal ein bisschen was an der Hand haben muss, um da irgendwie entscheiden zu können. Okay, jetzt Solzen. Danke, Ali. Und um dem Ganzen Abhilfe zu schaffen, ich hätte es uns nachher, wir kriegen ja vielleicht nochmal einen Redeslot auch, hätte es uns nachher angebracht, vielleicht können wir jetzt in der Phase des Wahlkampfes dafür, damit das nicht mehr passiert, dass wir die WAKO, eure AG-Event-Sitzung dafür nutzen, dass einfach Leute, die Hilfe bedürfen bei ihrer Planung oder die irgendwelchen Orga-Fu haben, dass das einfach vielleicht auch ein Raum wird, wo Leute da einfach auch ihre Anmerkungen und Hilfebedürfnisse ansprechen können. So, ich denke mal, alle Argumente sind ausgetauscht worden. Darf ich noch was sagen? Eins würde ich auch gerne noch sagen. Ja. Ich möchte nur eben anhängen an Abrahami und Scholli. Nehmt mich in das Orga-Team auf. Ich kümmere mich in in Paderborn um die Pressearbeit und sehe zu, dass ich das so bekannt wie möglich mache. Und wir sollten vielleicht noch sehen, dass wir Flyer gebacken kriegen. Und da können wir uns an den Will wenden. Okay, so. Abrahami. Ja, 2-3 kleine Sachen noch. Also zum einen werde ich als Direktkandidat für Bielefeld und Werther auch da sein. Wahrscheinlich nicht ganz zu Anfang, weil ich noch einen anderen Pressetermin habe dort, aber zumindest mindestens nach dem ersten Drittel der Veranstaltung. Die angesprochene Transparenz bei der Planung, das ist auch intern schon kritisiert worden, dass es nicht hundertprozentig gut gelaufen ist, aber es ist einfach auch so, dass manche Sachen macht man einfach zum ersten Mal und da muss man auch erst Erfahrungen sammeln. Das heißt, wen man alles wo wie informieren muss, das wird dann sicherlich auch in Zukunft besser sein. Und jetzt, wenn ihr euch halt wirklich schwer tut, so zu sagen, das ist jetzt irgendwo noch eine regionale oder Kreisverbandsveranstaltung, dann habe ich keine Zweifel, dass wir letztendlich auch noch in kurzer Zeit da einfach andere Kreisverbände involvieren können, die dann direkt sagen, alles klar, wir sind dabei oder so, dass wir da irgendwo mehrere noch als Antragsteller haben. Wenn es halt wirklich so extrem schwierig ist, das jetzt als Überveranstaltung zu werten. Okay, jetzt hakt deine Leitung. Trotzdem würde ich jetzt gerne das Ganze zur Abstimmung bringen. Wir konnten uns alle ein Bild machen, sind viele Argumente ausgetauscht worden. Es sei denn, es gibt noch aus dem Vorstand irgendwelche Fragen dazu. Ich würde gerne vor der Abstimmung noch eine ganz kurze Anmerkung machen. Gerne. Für mich gibt es trotz all der Hakelei und trotz all den Kritikpunkten, die wir hatten, einen großen Punkt, der wichtig ist, warum ich eine Empfehlung ausspreche, an die meine Kollegen dem Ganzen zuzustimmen. Wir freuen uns immer wieder, wenn Piraten vor Ort Aktionen machen. Wir sagen immer wieder, Leute, macht bitte was. Jetzt machen gerade Leute was und ich würde sie gerne unterstützen und werde deswegen auch dem Ganzen zustimmen. Würde mir nur wünschen, aber das kam hier ja gerade sowieso schon, dass beim nächsten Mal die Kommunikation vorher aufgenommen wird, dass man in der Planung vielleicht auch schon zusammenarbeiten kann. Ansonsten finde ich es gut, wenn die Leute was machen. Okay, vielen Dank. Dann bringe ich dieses Ticket zur Abstimmung und fange bei mir an. Ich habe mir alle Argumente angehört und bin jetzt mittlerweile dafür. Christian. Ganz klar dafür. Jens. Dafür. Carsten. Ja. Daniel. Ja. Maja. Dafür. Paki. Dafür. Sasa. Dafür. Super, war eine schwere Geburt, aber der Antrag wurde somit angenommen und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und wünsche euch vor Ort sehr viel Aufmerksamkeit dazu. Ich möchte kurz was sagen. Ich wollte auch noch gerade kurz was. Okay, Paki und dann Sasa. Ich würde euch bitten, das zu bewerben ab jetzt sofort. Also möglichst auf die Kreativen zuzugehen und das ist auch mein Wunsch, da gerne euch bei zu helfen. Da reichen im Prinzip Schwarz-Weiß-Flyer. Und da reichen Sachen, die ihr selber ausdruckt oder im Copyshop kopiert. Aber dass ihr möglichst differenziert ausdrückt, was diese Veranstaltung will, was ihr da macht, dass ihr das jetzt schon anfangt zu bewerben, weil ich sehe das bei der Freiheit statt Angst, das wird jetzt schon seit anderthalb Monaten beworben, wenn nicht sogar noch länger. Die Veranstaltung ist so wichtig, als dass die Bürger davon nicht mitkriegen sollten. Insofern geht auf die Kreativen zu, reicht einen Antrag ein. Ich denke, ihr wisst, wo. Wenn nicht, fragt mich nochmal oder fragt die Gagarianer auf Twitter, dass wir euch Werbemittel da entwickeln auf Schwarz-Weiß-Ebene, die nicht viel Geld kosten, dass ihr irgendwie Flyer und Plakate ausdruckt. Das muss nicht doll sein, das muss halt nur viele erreichen, weil das Problem bei diesem Thema ist, die Reichweite muss groß sein, gerade in dem Gebiet. Ihr habt ein großes Gebiet, was ihr da bespielen müsst und das wäre ein Fehler, jetzt nicht damit anzufangen. Ja, und ich habe auch noch eine kleine Sache. Ich stehe euch trotzdem natürlich unterstützend zur Seite. Es ist super, wenn ihr da mithelfen könnt und gewisse Aufgaben dann auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf Landesebene da tun könnt, weil ich denke schon, dass da einige Medien Interesse dran haben könnten, aber ich brauche da halt echt eure Hilfe. Kein Problem, ich danke. Okay, dann können wir auch direkt weitermachen mit dem nächsten Ticket. Und zwar ist das Ticket mit der Nummer 86162, Vorratsbeschluss zur Beschaffung von Kabelbindern. Antragsteller ist unser Christian. Tja, und ich stelle dann gleich mal kurz die Frage an den Carsten, ob sich im Bereich der Kabelbinder irgendwas Nennenswertes getan hat. Nee, ne? Hast du meine Mail gelesen? Deine Mail von wann? Gestern oder vorgestern, Kompla. Ja, okay. Ja, die habe ich gelesen. Aber es hätte ja sein können, dass sich seit der noch irgendetwas getan hat. Und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Jein. Also man muss dazu sagen, und das ist in der Mail auch, stand auch drin von Kompla, wo sie zugegeben haben, dass das alles ein bisschen schiefgelaufen ist und man uns leider immer wieder mit total verkorksten Informationen versorgt hat. Es scheint so zu sein, dass die Kabelbinder auf dem Weg sind. Ich habe im Moment keine Ahnung, wie viele wohin. Ich weiß, dass Bochum jetzt welche bekommen hat und einige andere Städte sollten jetzt auch heute noch welche bekommen. Ich kann keine hundertprozentige Übersicht liefern, weil ich sie im Moment nicht bekomme. Ich frage nach, wie ihr gesehen habt. Ich werde weiter dranbleiben. Es sind Dinge nachgeliefert worden, aber ich kann nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass alles da ist. Okay, dann stelle ich nochmal ganz kurz hier vor, worum es in dem eigentlichen Antrag gehen soll. Und zwar ist in vielen Kreisen ab dem jetzt kommenden Wochenende das Plakatieren erlaubt. Und viele möchten sich natürlich die besten Plätze sichern, möchten also nicht länger warten mit dem Plakatieren, sondern würden gerne sofort loslegen. Das funktioniert natürlich nur mit Kabelbindern und die kann man natürlich auch, wenn man sie ansonsten von Kompla nicht bekommt, anderweitig besorgen. Schwierig wird es nur dann, wenn man gar keine eigenen Budgets verfügt, sondern wenn man, weil man ein VKV ist, die Sachen über den Landesverband letztendlich beantragen müsste. Das würde bedeuten, dass wir sehr schnell mit Anträgen geflutet werden könnten, die wir unter Umständen nicht früh genug dann hier durchwinken, wenn uns das an der Stelle wichtig ist. Und sodass wir also diesen ersten Termin womöglich verpassten und die besten Stellen dann belegt wären. Das würde ich den VKVs gerne ersparen und möchte deswegen einen Vorratsbeschluss, der es den VKVs ermöglicht, Kabelbinder zu bestellen und uns hinterher die Rechnung einzureichen. Ich würde da auch gerne eine Höchstgrenze dann irgendwie festlegen wollen. Und wir sollten uns dann eben überlegen, ob das aus den VKV-Budgets dann gebucht werden soll oder ob wir dafür ein eigenes Budget zur Verfügung stellen. Die Kabelbinder, die wir dann übrig haben, weil es dann vielleicht doch noch früh genug eine Lieferung gegeben hat, die Kabelbinder können wir dann ja gerne anderweitig verwenden. Nicht, dass wir damit irgendwelche komischen Dinge tun, sondern wir werden sie einfach in die Ecke legen, solange bis wir wieder was zu plakatieren haben. So lange dauert das ja nun wirklich nicht. Okay, gibt es denn Fragen? Ja, die Begrenzung müssen wir mal klären. Okay. Was kostet denn so ein durchschnittlicher Kabelbinder? Ja, ist doch mal eine Frage. Kannst du nicht beantworten. Also, komm doch an, wo du sie kaufst. Ja, in Münster hatte einer hier so ein bisschen auch in der Umgebung geschaut und die günstigsten, die wir hier gekriegt haben, waren von den langen 80ern 10 Stück für 2,50 €, also 25 Cent pro Kabelbinder. Aber ich denke mal, es obliegt ja denen dann auch die, naja, also billigste klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber so kostengünstig wie möglich einzukaufen, dass die einfach vorhanden sind. Nein. Nicht? Nein. Das Problem ist, das ist auch wieder eine ganz doofe Sache bei den Kabelbindern, wenn du die ganz günstigen nimmst, die sehen zwar sehr stabil aus, das Band mag auch sehr stabil sein, du hast aber ein Riesenproblem, ich nenne es jetzt einfach mal bei den Schlössern, also bei den Teilen, wo du den Kabelbinder durchziehst, es kann sein, dass bei den ganz günstigen diese Lasche relativ wenig aushält. Und wenn du dann ein bisschen zu feste dran ziehst an den Kabelbindern, dann reißt dir das komplette Ding auseinander und dann ist der Kabelbinder Schrott. Okay, das ist ein tolles Argument. Das lasse ich auch sofort gelten. Also die ganz günstigen sollten es nicht sein. Wenn jemand die mittelpreisigen nimmt, ist das auch noch okay. Ich würde es allerdings begrenzen auf die doppelte Anzahl an den ausgelieferten Plakaten. Das heißt, 2 Kabelbinder für jeden plus nochmal 10% obendrauf oder sowas, weil es geht immer mal was kaputt. Meine Frage, wenn es da um VKV-Budgets geht, dann müssten ja auch die VKVs dann verantwortungsvoll mit ihrem Budget umgehen und wissen, wie viel sie ausgeben wollen. Ja, wir diskutieren, glaube ich, gerade darüber, ob wir ein extra Budget aufbauen, nicht VKV. Ja, im Antrag ging es ja um VKV erstmal. Nee. Also es geht um VKVs, aber wir mögen bitte entscheiden, das ist eben auch einer, das steht im Antrag im Übrigen auch drin. Ja, ne, wo haben wir es? Ich gucke mal gerade. Zeile 360. Das ist ja gut, ich weiß, was du meinst, okay. Ich habe das oder überlesen. Ja. Also ich finde dieses Thema schon sehr wichtig, da es ja eine gewisse Knappheit herrscht. Sollten wir darüber dann entscheiden? Gibt es denn weitere Wortmeldungen, Fragen, konkrete Dinge, Vorschläge? Sonst würde ich das gerne zur Abstimmung bringen. X-Pack? Ja, ich habe einmal die Bitte, also ich habe keine Ahnung, was ein günstiger und nicht so günstiger und mittelpreisiger Kabelbinder ist. Wenn Carsten da vielleicht irgendwie einen Link hat, den man mit ins Protokoll packen kann und sagen kann, wenn ihr die hier kauft, dann bezahlen wir euch davon so viele, wie ihr Plakate bekommen habt, plus 10%. Weil ansonsten kriegen wir in der Schatzmeisterei den Rappel, wie wir das nachrechnen sollen, was denn der angemessene Preis ist für den jeweiligen Kreis für 2 pro Plakat plus 10%, tralala. Sprich, wenn ihr irgendwie sagt, die Typ Kabelbinder empfehlen wir und wenn ihr die nehmt, dann bezahlen wir dafür, ne, Anzahl Plakate plus 10%, dann können wir das ausrechnen, dann können wir das auch gucken, ob das ins Budget passt, sonst haben wir ja keine Rechengrundlage. Das wäre toll, wenn wir da irgendwie, und vor allen Dingen brauchen da nicht irgendwie 50 KVs oder VKVs unabhängig voneinander Kabelbinder recherchieren. Diese Frage ging direkt an Carsten, vielleicht kannst du sie auch direkt beantworten. Ja, da bin ich derjenige, warum die Plakate von den Laternen runterfallen. Super. Ja, ich kann mal gucken. Ich würde mich gleich aber dennoch zu dem Thema mit euch noch über eine weitere Option unterhalten wollen. X-Pack für dich, ja, ich schaue mal rein, hol mir mal ein paar Empfehlungen und dann werden wir einen Link rumschicken und werden sagen, die könnten es sein, aber wie gesagt, Kabelbinder ist echt variantenreich und da müssten alle da bestellen, ob das dann funktioniert, müssen wir mal schauen, oder ob wir da eine Sammelbestellung dann rausmachen. Ich habe noch keine Idee, ich überlege mir was. Ja, also wie genau ihr das macht, ist mir auch relativ egal. Es wäre halt nur cool, wenn wir nicht irgendwie dann 70 verschiedene Rechnungen pro KV da aufmachen müssen. Ja, Mein Zusatzpunkt ist, ich habe keinen Bock, dass wir das bezahlen. Echt nicht. Wie ihr an meinen Mails seht, die ich komplett schreibe, ihr seht auch nicht alle, ich bin pissig. Ich bin richtig pissig. Und ich habe keine große Lust, die Scheiße auszubaden, die uns im Prinzip übrigens die Druckerei eingebrockt hat. Kompla ist nur der Zwischenhändler des Ganzen. Denn Kompla kriegt die Dinger gar, die Kabelbinder gar nicht in die Finger, die werden direkt von der Druckerei an die Lager verschickt. Kompla muss halt immer nur den Kopf hinhalten. Ich will die Kohle wieder haben. Ich habe keinen Bock, die Scheiße zu bezahlen. Ernsthaft nicht. Das ist nicht unser Geld. Wenn die Scheiße bauen, sollen sie für die Scheiße gerade stehen und dann wird es auch nachberechnet. Ich würde tatsächlich hingehen und würde in dieser Runde beschließen wollen, dass ich jetzt nochmal mit Kompla rede. Letzte Frist. Und wenn es da nicht alles da ist, kaufen wir und stellen in Rechnung. Das würde für uns bedeuten, dass wir da die VKVs nicht belasten müssten. Ist das richtig? Ja, wir holen uns die Kohle einfach von der Hinterhofdruckerei wieder zurück. Warum letzte Frist? Finde ich auch besser. Ja, finde ich gut. Kurzer Einwand, finde ich auch gut. Kann ich super verstehen. Aber so wie ich das jetzt auch von deinen Erzählungen und den Mailverkehr mit Kompla mitbekommen habe, haben die jetzt einige Fristen bekommen und ich habe mich mit ein paar anderen Leuten, die in der Druckerbranche unterwegs sind, unterhalten. Die haben mir halt erzählt, dass wir da durchaus auch mehr Rabatt noch rausschlagen könnten, wenn wir da mehr Druck machen. Insofern würde ich sagen, mein Gott. Lass uns die Kabelbinder bestellen. Es ist Wahlkampf, wir haben das Zeug nötig. Es war mehrfach angekündigt, dass wir das brauchen und denen das in Rechnung stellen und notfalls das auf den Rechtsstreit ankommen lassen. Klar, sicher. Auf den Rechtsstreit läuft es dann am Ende sowieso hinaus, das ist mir jetzt schon bewusst. Wir haben 50% Nachlass bekommen auf das Bio-15. Das ist schon recht ordentlich. Ich sitze gerade noch daran und will nochmal 10% auf eine bestimmte Menge haben. Das ist schon ein bisschen was. Wir wollen ja, aber wir wollen Kompla nicht kaputt machen. Ja, die können nichts dafür. Das ist immer noch so ein bisschen das Geben und Nehmen. Natürlich hätten wir sagen können, behaltet euren Rotz, druckt die Scheiße neu. Erstens wären wir da in Zeitprobleme gekommen, dann wäre das Bio 15 noch später da gewesen. Außerdem die Verhältnismäßigkeit. Da möchte ich doch ganz gerne immer noch mit Kompla ein bisschen zusammenarbeiten können, auch in anderen Bereichen, und möchte, dass wegen der Dummheit und der Unfähigkeit eines Zulieferers dieser Druckerei mir nicht mit dieser Agentur komplett verscherzen. Das hätten wir durchaus machen können, aber das ist nicht so meine Art. Finde ich auch gut so. Ich rede dir da auch nicht rein, Carsten. Keine Frage, du machst das schon. Wir entfernen uns aber, glaube ich, weiter vom Antrag, oder? Jo, sehr sogar. Gut, wie wollen wir da jetzt verbleiben? Wollen wir das jetzt zur Abstimmung einfach bringen? Ja, wir müssen zwei Sachen machen. Wir müssen das zur Abstimmung bringen, um unseren VKVs die Sicherheit zu geben, dass sie das machen können. Und wir brauchen einen weiteren Beschluss, wo wir sagen, wir holen uns die Kohle wieder. Das klingt nach einem sehr vernünftigen Plan. Gut, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich diesen Antrag dann auch bitte zur Abstimmung bringen. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir den zweiten Teil, weil der hier in den Antrag nicht reinpasst, dann unter Sonstiges fassen oder den davor ziehen, oder wie hättet ihr es gerne? Nach Sonstiges reicht. Okay. Du hattest vorhin einen Vorschlag gefasst, wie das zahlentechnisch da irgendwie genau zu bewerkstelligen ist. Vielleicht gibst du den hier nochmal zu Protokoll. Also das wäre jedenfalls etwas, was ich so von der Menge her sehr gut finde. Also es war Kabelbinder, die doppelte Anzahl an ausgelieferten Plakaten, weil oben und unten zu befestigen ist, von den langen Kabelbindern. Plus 10%, weil immer irgendwas kaputt gehen kann. Das ist jetzt nur bezogen, dass die Dinger überhaupt an die Laterne kommen. Da drin ist noch nicht, dass die vielleicht auch doppelt und an den Seiten zugemacht werden sollen. Wenn ihr das noch wollt, dann brauchen wir auch noch die ganz kleinen Kabelbinder. Aber die kleinen Kabelbinder sind doch geliefert worden. Jo, da habe ich einen ganzen Haufen von gekriegt hier in Münster. Ja, ihr schon. Meschede hat keinen einzigen gekriegt. Ja, die haben das mit der Verteilung irgendwie merkwürdig gemacht. Ich habe dafür keine langen gekriegt zunächst. Jetzt habe ich einen Karton nachgeliefert gekriegt mit langen. Also wir hatten in Bielefeld von allem zu wenig. Und da ist nicht einer vorher gekommen und hat sich einen ganzen Haufen gegrapscht, sondern es war einfach zu wenig da. Lange sowie kurze auch. Und von den langen, das sind 40 Zentimeter, die da waren, brauchst du sowieso bei Laternenmasten, brauchst du oben zwei und unten zwei und dann möglichst noch rechts und links die kurzen. Okay, Sammy, Na, um das mal kurz abzukürzen jetzt, also die sinnvollste Lösung wäre ja da jetzt möglichst einen Überblick darüber zu bekommen, wo Kabelbinder benötigt werden, um die einfach zu bestellen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, der Antrag irgendwie das den VKV-Budgets zu belasten, wäre eigentlich Quatsch. Wir bestellen das und die Leute, die brauchen, werden möglichst versorgt. Sehe ich das richtig? Also deine Variante geht dahin, wir beliefern die Dezentrallager nochmal nach und die verteilen dann nochmal schnell. Genau. Das dauert zu lange. Das lasst die Leute das vor Ort organisieren. Die wollen am Wochenende in großen Teilen plakatieren. Also ich glaube, das dauert einfach zu lange, bis das in den Dezentrallager endet. Und die Dezentrallager müssen es dann auch wieder verteilen. Die haben einen Wahlkreis zu beliefern und nicht nur einzelne Städte. Das funktioniert in der Form nicht. Was kostet das, so ein Paket? Das war der Grund des Antrags. Ich habe 100 Stück für 18 Euro gekauft und das zweimal. Und habe erstmal gedacht, ich bezahle das, damit wir hängen können, damit wir für den ersten Schub erstmal genug haben und reiche die Belege dann ein. Und wenn wir hinterher preiswerter kriegen, wäre ja schön. Ich gucke mich auch nochmal um. Aber wenn wir welche brauchen, kaufe ich nach. Okay, aber dann macht es ja Sinn, diesen Antrag so anzunehmen. Die VKVs reichen die Kosten, die sie dadurch haben, ein. Und wir übernehmen das und alles andere klären wir dann rechtlich oder wie auch immer. Sehe ich auch so. Gut, dann würde ich jetzt trotzdem gerne diesen Antrag zur Abstimmung bringen. Wenn es keinen Widerspruch gibt. Nee, wir sollten das nur festhalten mit den Zahlen. Und Sammy hat natürlich recht, die 40er sind zu kurz. Deswegen reden wir hier, glaube ich, Christian, über die 80er, ne? Davon war ich jetzt auch ausgegangen. Die Kleinen, die bekommst du auch immer überall irgendwo nachgeworfen. Und da geht es also auch nicht um die ganz große Qualität normalerweise. Also das ist normalerweise nicht das Problem. Die kannst du dir in jedem Baumarkt holen. Dann sollten wir das nur aufnehmen, dass wir hier über die 80er, also die großen, reden. Mal 2 plus 10%. Also mal 2 entspricht den gelieferten Plakaten plus 10%. Und das soll dann die Summe sein. Okay, soweit ich das sehen kann, ist das auch im Protokoll jetzt aufgenommen. Ist das? Jetzt könnte man es noch ein bisschen komplizierter machen, minus die bereits vorhandenen. Carsten! Ausgeschlagen? Mach ein Maximal draus. Ich glaube nicht, dass da jemand sich jetzt auf Vorrat Kabelbinder holt, um da seine eigenen SM-Spielchen mit zu bespielen. Ey, bin aus meinem Kopf aus. Oh, meine Güte. Auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen, Jens, aber... Mhm. Das macht mehr Sinn, die Kleinen zu nehmen. Die schneiden nicht so und lässt sich leichter befreien. Okay, stopp. Boah, können wir abstimmen, bitte? Ja. Ich bin noch jung und unschuldig, Leute, ihr versagt mich. Ja, nee, ist klar. Gut, dann bringe ich das jetzt zur Abstimmung. Dann fange ich unten bei der Sasa an. Sasa. Ja, dafür. Paki. Es hatte jetzt einen leichten Beigeschmack, Ali. Ja, dafür. Hey. Oh, Leute. Okay, Maya. Ich bin dafür. Daniel. Hey, muss auch Spaß machen. Carsten. Jo. Jens. Beigeschmack ist ein lustiges Wort in dem Zusammenhang. Ich bin dafür. Christian. Ich bin auch dafür. Völlig überraschend. Ja, ich bin auch dafür. Und bring so Sprüche nicht kurz vor der Abstimmung, Paki, weil ich kann mich da nicht beruhigen. Ich dass weiß, man euch deswegen mit sowas das aus ja. der Bahn werfen kann, das finde ich amüsant. Ja. So warum herrlich? Kann man dich damit nicht aus der Bahn werfen? Nicht, wenn es mit Kabelbindern festgemacht ist. Können wir weitermachen? Also ich könnte jetzt sehr ins Detail gehen, aber das würde jetzt den Rahmen der LAPO-Sitzung sprengen. Können wir weitermachen? Provoziert mich nicht. Also, wir gehen jetzt... Weiter zum nächsten Ticket mit der Nummer 86161, Wahlkampfbudget 2013. Antragsteller ist Superconductor. Jetzt muss ich, glaube ich, hier rein. Ne? Hallo, ja. Es geht ausnahmsweise mal nicht um Kohle und Geld, also zumindest nicht um das, was der Landesverband rausdrücken soll, sondern einfach um eine Informationsnachfrage. Nämlich ganz beseelt von dem piratigen Transparenzgedanken habe ich einfach mal diese Anfrage formuliert, die sich einfach mal ein bisschen mehr und detaillierter um das Wahlkampfbudget drehen soll. Nämlich in der Tat, wie hoch ist das eigentlich insgesamt? Wie viel davon ist schon verbraucht worden? Etc. etc. Ich weiß natürlich nicht, ob mir das überhaupt zusteht, danach zu fragen. Und ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht, darüber heute zu sprechen, wenn Steffi nicht da ist. Da würde ich gerne was sagen. Gerne. Also ich habe mich gestern mit Steffi getroffen und genau das war Thema. Wir haben, was die Werbemittel angeht, ein Budget gehabt. Man muss da mit einberechnen, dass die Schatzmeisterei, Steffi hat sich ja da auch Hilfe geholt, durchaus versucht hat, die vorhergehenden Probleme mit den Spendenbescheinigungen und auch mit dem Thema Länderfinanzausgleich sehr viel nachzuarbeiten. Insofern hat es nicht dazu gereicht, zeitlich eine komplette Budgetierung oder ein Finanzcontrolling zu installieren bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist aber in Planung. Also wir werden auf jeden Fall für die kommenden Monate, ob es zur Kommunal- und bis zur Europawahl, einen Budgetplan machen und Budgetberichte aufstellen, die einzelnen Ressorts irgendwie zugewiesen werden. Das ist jetzt bisher nicht da. Also dein Antrag kann da insofern nicht angenommen werden, weil es gibt keine Veröffentlichung der Zahlen in dem Transparenzgedanken. Wir haben Zahlen da, sie hat mir die Zahlen auch gezeigt. Im Moment ist es so, dass der Budgetbereich für Werbemittel zum Beispiel komplett ausgereizt ist. Also sprich, alle Plakate, Flyer, die gesamten Kulis und sonstigen Werbemittel, da haben wir alles für ausgegeben. Wir haben Rückstellungen für die VKVs, die wir noch einhalten müssen. Wir haben den Länderfinanzausgleich ausgeglichen, also ausbezahlt. Steffi wird in den nächsten Tagen das die Kontodaten da aktualisieren. Und es wird jetzt nach und nach von Steffi und den Leuten, die ihr da helfen, auch daran gearbeitet, dass das Ganze so aufgearbeitet wird, dass das von mit aktuellen Zahlen irgendwo auch öffentlich gemacht werden kann. Das Problem ist natürlich, wie immer bei Piraten, dass wir massive Zeitprobleme haben. Sprich, es muss der laufende Betrieb bedient werden, es müssen rückläufige Sachen bedient werden, die ganzen Spendensachen. Und ich bin jetzt kein Vertreter von Steffi, insofern kann ich das auch nur so grob sagen. Ich werde jetzt keine Zahlen nennen können. Ich habe von ihr eine Aufstellung der Kosten für den Rest des Jahres gekriegt. Das Ding ist nur, das sind halt alles vorläufige Zahlen. Und wir haben natürlich auch durch den Wahlkampf über unsere Verhältnisse gelebt, das muss man ganz klar sagen. Wir haben kriegen natürlich noch Geld, wir sind auch nicht pleite, keine Sorge. Wir können auch weiter Dinge bedienen, wenn du Probleme hast nachzukommen, Claudia, sagst du Bescheid. Ich schreie schon. Es wird auch weiter so sein, dass wir Dinge beschließen, die für den Landesverband gut sind. Aber wir müssen jetzt zunehmend gucken, dass wir Dinge auch über Pledges, über Crowdfunding finanzieren, damit wir nicht irgendwann in das Problem hinein uns selbst hinein manövrieren, dass wir die VKVs nicht mehr bedienen können, weil es eben halt Rückstellungen gibt, die wir auch bedienen müssen. Insofern kann ich deinen Antrag da gut verstehen. Das sind Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Deswegen habe ich auch Steffi um dieses Gespräch gebeten. Und das ist jetzt auch, das sind alles Infos, die sehr frisch sind, die auch Teile aus dem Landesvorstand noch nicht wissen, weil ich einfach nicht dazu zeitlich dann nicht dazu gekommen bin, alle anzurufen. Heute ist Donnerstag. Gestern war das Gespräch mit Steffi und ich habe ihr gesagt, dass ich das wichtig finde, dass wir daran arbeiten, das jetzt nach und nach öffentlich zu machen. Sie arbeitet da auch mit dran. Sie ist auch dazu bereit, das Controlling mit anzutreiben. Es gibt ein paar Punkte, die ich kritisiert habe in der Rechnung. Da habe ich mir auch nochmal Rücksprache mit den Leuten aus dem Landesvorstand geholt, ob das so sein muss. Ja, wir hatten Anschaffungen in der Technik, die wichtig waren. Wir hatten Anschaffungen für den Wahlkampf, die wichtig waren. Es sind noch Punkte offen, was Entschlüsse oder Beschlüsse betrifft, die der alte Landesvorstand getroffen hat, die wir nochmal im neu gewählten Landesvorstand diskutieren müssen. Es gibt Punkte, die offen sind, was das Satellitenkonzept mit den Wahlkreisbüros angeht. Das wird zu diskutieren sein, ob das hier oder da Sinn macht. Wir werden gucken, dass wir Budgets einrichten, was die einzelnen Positionen oder Posten angeht im Landesvorstand, Reisekosten, sonst irgendwas. Das sind jetzt so rein mündlich meine Impressionen aus dem Gespräch mit Steffi. Wir sind da dran. Wenn du jetzt Fragen hast, dann würde ich sagen, versuche ich die irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wenn dir das nicht reicht, würde ich vorschlagen, geh in die Sprechstunde von Steffi, oder das gilt natürlich jedem anderen auch. Und ja, so viel von meiner Seite. Okay, ist damit deine Frage beantwortet, Superkontakter? Ich würde zumindest mal noch zwei Sachen drauf sagen wollen. Also erstmal vielen Dank, Paki, für die umfassende Antwort. Auch vielen Dank, dass du dich extra darum gekümmert hast. Das finde ich schon mal alles sehr gut. Lass mich zumindest noch zwei Sachen anmerken. Das war, sei mir bitte nicht böse, das war so eine typische Marshmallow-Antwort. Ja, das war nicht so wirklich Fisch und Fleisch. Das war natürlich auch nicht so richtig das, was ich mir eigentlich ehrlich gesagt auch erhofft habe. Ich halte mal einfach fest. Ganz offensichtlich, den Eindruck habe ich jetzt aus dieser Antwort gewonnen, ist zumindest mal vom finanziellen Standpunkt her der Wahlkampf in NRW ein kompletter Blindflug. Allem Anschein nach sind Budgets ausgeschöpft, wie immer, wie hoch die auch immer gewesen sein mögen. Das kann ich an der Stelle nicht nachprüfen, will ich auch gar nicht, soll auch gar nicht der Punkt sein. Das finde ich erstmal schlimm an sich. Was mich dann wieder ein bisschen positiver stimmt, ist, dass ihr das Problem erkannt habt, dass ihr dran arbeiten wollt, und behoben werden soll. Ich habe allerdings den Eindruck, als muss man da dranbleiben. Also ich weiß auch nicht, ob Antrag jetzt der richtige Ausdruck dafür ist. Es ist einfach eine Nachfrage nach verschiedenen, ja, Abläufen, Prozessen und Ergebnissen von Prozessen. Ich würde allerdings halt mir irgendwie vorbehalten, zu gegebener Zeit halt mal wieder so einen Antrag oder Informationsanfrage zu stellen, wie weit denn die Dinge gediehen sind zu gegebener Zeit. Was hältst du davon? Ja, da bin ich komplett bei dir, Bernd. Mir geht das genauso. Ich habe auch, das ist jetzt ein bisschen blöd, Steffi ist heute nicht da. Das hat damit zu tun, dass ihr Kind krank ist, was ich auch absolut verstehen kann. Nur, das ist immer blöd, wenn man nicht im Beisein derjenigen Personen spricht, die es betrifft. Insofern, konnte ich dir dahingehend keine genügende Antwort geben. Die kann ich mir selber aber auch nicht geben. Also auch wenn ich da mit Steffi geredet habe und sie mir die Zahlen gegeben hat. Aber letztendlich ist sie für die Finanzen verantwortlich. Und dieser Punkt, den du ansprichst, wischiwaschi, betrifft auch unsere Finanzen. Das muss ich ganz klar so deutlich sagen. Nicht, dass das ein Angriff sein soll an Steffi, sondern ich weiß, dass sie halt einfach mit sehr viel was um die Ohren hat. Der Vorschlag, sich im Team von ihr unterstützen zu lassen, hat gefruchtet. Der bringt uns auch weiter. Was uns auch weiterbringt, ist, da immer wieder unsere Hilfe anzubieten und sie da zu unterstützen. Von daher muss ich sagen, ja, ich bin nicht der Finanztyp. Ich kann nur sagen, dass ja, wir einfach mit Steffi da zusammen weiter überlegen müssen, wie wir das optimieren. Sie hat da schon einen großen Schritt gemacht. Ich bin ihr da total dankbar. Sie hat die ganzen Spendenquittungen nachgearbeitet. Sie hat Ordnung reingebracht. Sie hat sich ein Team zusammengestellt, die da jetzt auch Einblick bekommen und ihr helfen, um der Verwaltung auf Bundesebene zusammenzuarbeiten. Da geht's auch mitunter um ein Änderungswesen, also wir haben ja diverse Satzungsbeschlüsse gemacht, damit die Mitgliedsbeiträge besser fließen und ja, das ist auf dem Weg, aber es ist noch nicht perfekt. Darf ich da kurz was sagen? Ja, klar. Drei Sachen. Erstens, ich finde es schade, dass es zu diesem Antrag kommen musste. Zweitens, es wundert mich, dass er so spät gekommen ist. Und drittens, ich würde diesen Antrag unterstützen. Okay. Gibt es noch weitere Meldungen? Weil ich finde es jetzt schwierig, auch im Namen von Steffi da irgendwas zu sagen, weil da habe ich überhaupt keinen Einblick zu. Nicht, dass das falsch verstanden wird oder in den falschen Hals kommt. Also Solzken hat da völlig recht. Das ist sicherlich, erstens ist es kein Vorwurf gegen Steffi. Zum anderen ist es auch keine Sache, die alleine Steffis Verantwortung ist. Die ist sicherlich dafür zuständig, aber verantwortlich, dass eine seriöse finanzielle Planung erstellt wird, und zwar für den, nicht nur für den Wahlkampf, sondern im Prinzip für den kompletten Landesverband, sind am Ende natürlich alle. Denn das muss ich schon sagen. Natürlich, deswegen hast du ja auch vollkommen auch recht mit. Ja, also muss man aber einschränken. Das muss man einschränken tatsächlich, weil Steffi ist diejenige, an die diese Aufgabe delegiert wurde. Wenn wir Steffi nicht vertrauen, müssen wir alles selber machen. Natürlich ist gerade der erste Vorsitzende und Schatzmeister am Ende des Jahres dafür verantwortlich, aber wir haben halt sehr viel um die Ohren und ich hänge mich in die Schatzmeisterei nicht rein. Das heißt, ich kann dir keinen Budgetplan geben und ich sehe das auch nicht als meine Aufgabe. Ich hänge mich da auch nicht rein, ich habe aber durchaus meine Verantwortung da angenommen und das, was ich euch jetzt sage, ist, wir können uns auf Steffi verlassen und natürlich unterstütze ich den Antrag von dir, Bernd. Ich habe diesen Antrag so in der Form im Prinzip selbst schon kurz nach meiner Wahl zum Vorsitzenden eingereicht, indem ich Steffi gesagt habe, ich möchte, dass wir daran arbeiten, dass das transparenter wird, dass das offener wird, dass das klarer planbar wird. Ich habe da Gespräche mit Sasa, mit Jens und noch vielen anderen geführt, dass wir einen Controlling brauchen, dass wir eine Budgetplanung haben müssen, die diverse Ressorts beinhaltet. Nur das Ding ist halt eben, das ist immer schön, darüber zu reden. Ja, das ist wie mit vielen Konzepten, die sich super anhören. Nur wir müssen es halt eben auch zeitlich erstmal rocken. Und das Ding, was Steffi gemacht hat, und da bin ich eben halt irgendwo auch sehr dankbar, natürlich macht sie und tut sie, und genau wie Carsten sagt, sie ist da diejenige, die ja, die Ahnung von hat. Wäre es halt jetzt Sinn der Sache, dass, wenn die Sachen alle aufgearbeitet werden oder wurden, zum nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, so jetzt setzen wir halt einfach Fakt mit den Anforderungen und mit der Planung darüber, wie wir es kommunizieren, wie wir es öffentlich machen. Also ich freue mich für das allgemeine Verständnis. Danke auch für eure Geduld dabei und freue mich, dass die Notwendigkeit halt auch erkannt wird und dass wir die Sachen anfassen. Danke dafür. Insoweit ist natürlich eine Abstimmung oder was auch immer über diesen Antrag oder so natürlich auch nicht notwendig, glaube ich, keine Ahnung. Also wir können das auf jeden Fall als behandelt annehmen, wenn das für dich okay ist. Ja, das finde ich gut. Gut, dann nehmen wir auch das als behandelt an, wenn alle anderen damit übereinstimmen. Ich höre keine Widerworte. Gut, da kommt gerade noch jemand in den Kanal rein, sehe ich gerade. Wenn ich nochmal 3-4 Sätze dazu sagen dürfte. Ja, eher, klar. Eher 3, doch. Bitte. Ja, lass ihn mal was sagen, weil du bist ja, glaube ich, soweit ich weiß, im Team von Steffi, ne? Ja, ich mach's auch kurz. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon an vielen Stellen angeklungen. Ja, es ist sehr viel zu tun. Ja, wir sind mit dem Staatsmeisterteam momentan dabei, viel aufzuarbeiten. Und mit Aufarbeiten meine ich nicht nur irgendwie was aus 2012, sondern teilweise Tickets, die von vor 2, 3 Vorständen vorher noch im Ticketsystem rumfliegen. Es sind viele Sachen, die wir jetzt umstrukturieren, weil halt sich Sachen geändert haben, weil, ja, wegen 1000 Gründen. Wir haben da einige Leute bei, die wirklich gute Ideen haben. Wir sind dabei, da Strukturen einzurichten, dass das in Zukunft alles irgendwie ein bisschen runterläuft und wir da nicht irgendwie so, wie wir es momentan halt teilweise machen, im irgendwie gucken, dass wir da löschen, wo es brennt, sondern dass es halt im Vorfeld geplant wird. Dass da viel liegt, ist keine Frage. Dass sich da was ändern muss, ist keine Frage. Wir haben momentan die ersten Schritte gemacht. Wir treffen uns immer wieder im Finanzteam, wir reden darüber. Und ich denke, bei den Sachen, die ich beurteilen kann, ich bin nicht in allen Finanzthemen drin, da tut sich auf jeden Fall schon einiges zum Positiven. Ich denke, das wird der ein oder andere vielleicht auch schon hoffentlich gemerkt haben in den letzten Wochen. Aber ihr werdet uns auf jeden Fall noch ein paar Tage Zeit geben müssen, bis wir da das, was da so in den, ja, ich will jetzt niemand irgendwie was in die Schuhe schieben, aber in den letzten 2, 3 Jahren teilweise liegen geblieben ist, dass das aufgearbeitet wird. Ja, danke. Also sagen wir es mal so, wenn wir das wirklich alles geregelt haben wollten, dass es wirklich wie professionell wie in der Firma laufen würde, müssten wir uns wirklich eine eigene zusätzliche Verwaltungskraft bezahlen, die sich um nichts anderes kümmert. Ja, das muss man klar so sagen. Im Prinzip müssten wir das auch noch, aber das kommt noch. Sorry, Paki, so lasse ich dich da aber nicht raus. Also dann zu sagen, naja, dann brauchen wir aber hier irgendeine Verwaltungskraft und die haben wir nicht und deswegen müssen wir halt mit den Mängeln einfach leben. Das heißt nichts anderes, als in der Tat die Mangelwirtschaft nachher zu manifestieren und zu etablieren. Sehe ich leider völlig anders. Das hat auch keiner gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Der Punkt ist, dass die Buchhaltung noch Zeit braucht und auch dabei ist, wir aber noch nicht einen Budgetplan geben können. Und glaub mir, das befriedigt uns alle nicht wirklich. Glaube ich dir aufs Wort, Jens. Keine Frage. Das ist das, was du in jedem, ich sag mal, allgemeinen Artikel über die Piraten auch lesen kannst. Wir sind eine ehrenamtliche Organisation, die sich sehr viel vorgenommen hat und die auch sehr wenig Geld hat. Und wir versuchen halt irgendwie möglichst mit den Mitteln und den Ressourcen, die wir haben, das Ganze zu rocken. Und das funktioniert halt manchmal nicht so, wie wir das gerne hätten. Das ist auf dieser Ebene so, das ist auf vielen anderen Ebenen so. Und ja, wir können natürlich hingehen und uns da immer wieder untereinander unter Druck setzen und sagen, hier, das läuft aber noch nicht. Warum läuft denn das noch nicht? Ich finde super, dass du diesen Antrag stellst und dass das auch auf die zur Sprache bringst. Ja, wir haben riesig hohe Ansprüche an uns, aber viele, die diese Ansprüche an uns stellen, würden gut daran tun, sich auch dann einzubringen. Das haben wir auch immer wieder, das Problem. An der Stelle würde ich diese ganze Diskussion einfach gerne beenden und sagen, wir arbeiten dran. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit der Antwort, keine Frage. Gut, Ticket ist behandelt worden und ja, vielen Dank nochmal für die Beiträge und dann können wir jetzt weitermachen mit dem nächsten Ticket. Dankeschön. Okay, dann geht's weiter mit dem nächsten Ticket und zwar mit der Nummer 85709 Fahrkostenbudget, Perspektive zum Ticket 79377, Melanie Kalkowski. Okay, Mel hatte mich eben angerufen und ich würde diesen Antrag für Mel übernehmen, falls da keine Widerrede gibt, weil sie heute nicht in der Vorstandssitzung sein kann. Hatten wir das nicht schon beschlossen? Nein. Ich dachte eigentlich auch, aber das ist nicht durch den Umlauf gegangen, warum auch immer. Ich würde das jetzt dann auch vertreten für Mel. Sie hat mir da das okay gegeben. An dieser Stelle eine kleine Erinnerung, bitte Umläufe abstimmen. Plus ich glaube, das ist einfach nicht in den Umgang. Irgendwer hat das verdaddelt, wir haben das alle verdaddelt. Das war im Umlauf. Ich habe doch abgestimmt. Ich habe das da reingekippt. Es fehlte eine Stimme. Okay, kannst du die Stimmen, die bisher dafür, dagegen oder enthalten waren, kurz eintragen? Lass uns doch einfach eben abstimmen. Ist doch genau. So, fragen wir einmal durch, ist gut. Eine Frage, soll es auch um 750 Euro erhöht werden oder auf 750 Euro aufgestockt? Der war durch. Auf 750. Claudia, das sind sogar schon veröffentlicht. Ah, okay. Der war durch. Ich 50 Stimme war von mir am Montag. Gut, also wenn dieser Antrag durch ist, dann brauchen wir den jetzt auch nicht weiter zu behandeln, oder? Ich bin auch total erstaunt, was der hier macht, ehrlich gesagt. Ich guck mal eben, ja. Moment. Nee, also, der ist durch. Lass uns mit dem nächsten weitermachen. Der war durch, wir haben den alle abgestimmt. Ja. Oh, obwohl, Sekunde. Oh ja, sehe ich auch gerade. Ich habe jetzt die hintere Ticketnummer eingetippt, da war auf jeden Fall positiv bescheinigt. Erste, ja, das ist aber der erste Antrag. Bitte die alle letzten, nacheinander. Die letzte Stimme war am 1.8.13.35 Uhr von Sasa. Entschuldigung, ich habe ja die zweite Ticketnummer eingegeben, die hinter stand. Nee, Entschuldigung. Tut mir leid. Also ist das Ticket jetzt durch oder nicht? Nein, ist nicht, weil die zwei Ticketnummern und Verwirrung. Gut, dann bringen wir das doch direkt zur Abstimmung und dann sind wir durch damit. Okay? Jo. Gut, dann fange ich bei mir an. Ich bin dafür. Christian? Ich auch. Jens? Ja. Carsten? Jo. Daniel? Ja. Maya? Ich habe schon mal dafür gestimmt. Ich bin immer noch dafür. Paki? Da ich den Antrag unterstütze und quasi eingereicht habe, enthalte ich mich. Okay, Sasa? Immer noch dafür. Gut, dann ist das angenommen. Warum enthältst du dich, Paki? Ja, weil ich der Antragsteller bin für Mel. Ja und? Ja und? Ja, nix, ja und. Kann man ja trennen. Der Christian hat auch vorhin einen Antrag eingebracht. Ist doch hat wurscht, dafür er hat sich enthalten, ist doch alles wurscht. Ich möchte das einfach trennen. Das mit der Demokratie. Genau. Okay, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Ticket, und zwar mit der Nummer 85934. Welcome Hotel Paderborn, Veranstaltung 30.08.2013. 74,96? Okay. Sammy? Das ist kein Antrag von Sammy. Da ist er. Nein, ist kein Antrag von mir, aber ich bin da. Das ist ein Angebot an uns. Genau. Wenn du nichts dagegen hast, leite ich kurz ein, Sammy, und dann kannst du was dazu sagen. Mach du mal. Also, wir hatten ja die Idee, öffentliche Vorstandssitzungen abzuhalten. Das ist schon eine Weile her. Die Gespräche dazu sind dahingehend gediehen, dass wir uns entschlossen haben, Vorstandssitzungen in Paderborn und in Recklinghausen zunächst mal abzuhalten, öffentlich. Sammy vertritt den Part Paderborn. Und ich hatte sie darum gebeten, ein Angebot einzuholen für eine Location, die irgendwie finanzierbar ist, die gut ist, wo genug Leute reinpassen und die auch sonstigen Ansprüchen genügt. Dieser Antrag ist im Prinzip mit meiner Unterstützung und auch vielen anderen, denke ich, die damit dran waren, zu verstehen, um eben dem Kreis Paderborn mehr Öffentlichkeit zu geben und einfach mal zu zeigen, wie halten Piraten das mit der Vorstandsarbeit, und das sollte halt möglichst auch beworben werden für Bürger. Und ja, Sammy hat da halt irgendeinen Raum gefunden, und ja, dann übergebe ich jetzt einfach mal an dich, Sammy. Ja, war ein bisschen schwierig. Und das Datum, der zweite, ging ja gar nicht, weil ihr da alle erst aus Berlin wiederkommt. Nee, der sechste, wo ihr schon nach Berlin fahrt, wegen des siebten. Und dann blieb also der 30., da ging das eine Hotel gar nicht. Das war mir dann auch im Endeffekt ein bisschen zu teuer. Dann habe ich mich weiter umgesehen, und dann ist übrig geblieben das Welcome Hotel. Das kannte ich schon von unserer letzten Wahlparty. Und die haben mir da einen Raum gezeigt, der ist groß, der ist sehr angenehm. Da kann man vorne eine Tischreihe aufbauen für 7 Leute oder für 9, je nachdem, wie viel vom Vorstand da sind. Und dann gibt es, organisiere ich dann, das bezahle ich auch gerne, für jeden im Vorstand eine Flasche Wasser. Schräg gegenüber, direkt über den Gang, ist ein Restaurant. Da kann sich jeder an einem Hotelbuffet, was generell fürs Hotel auch da ist, bedienen und persönlich privat bezahlen, ebenso wie die Getränke. Der Raum kostet 150 Euro. Da ist parlamentarische Bestuhlung drin, also Tische und Stühle. Dann ist eine Leinwand drin, dann ist eine Lautsprecheranlage drin, dann ist WLAN drin, dann ist drin Streaming. Also wir können da streamen und ihr könnt ins Mumble. Und die Geschichte mit den Mikrofonen für vorne, diese Anlage, das kostet zusätzlich 70 Euro. Das sind also 150 plus 70. Das ist super günstig. Ja, fand ich auch. Aber der ist schon ein bisschen anders als den du geschickt hast, Paki, ne? Weil da war nämlich noch die Vorstandsbewertung drin, die ich nicht hätte haben wollen. Nee, die haben wir rausgenommen. Das können wir da vor Ort entscheiden. Soweit ich dich verstanden habe, Sammy, ist das offen, ne? Es gibt nichts, was an irgendeinen Verzehr gebunden ist. Das war mir wichtig. Jeder, der was essen möchte, geht ans Buffet, holt sich da was und da gibt es einen festen Preis für. Da kann man sich aussuchen, was man will und bezahlt das dann auch ganz persönlich. Ja, das ist das, was ich auf jeden Fall will. Keine Bewirtung eigener Leute. So. Im Prinzip ist das wie ein Restaurant, Kneipe oder sonst irgendwie und wer dann was essen will, kann das selbst entscheiden. Aber wir bezahlen da eben nur den Raum und die Möglichkeiten. Ja, ich habe ein Foto gemacht, das habe ich gestern oder wann nachdem ich da war, ich hatte das da gemacht und habe es dann gleich über Twitter gejagt, aber mehr auch nicht. Hast du eine Ahnung, wenn du das Hotel kennst, wie da die Zimmerpreise sind? Nicht, weil ich das abrechnen möchte, sondern so? Ich glaube, das hält sich in einem erträglichen Bereich. Ich kenne die Zimmerpreise nicht, weil da noch niemand von uns gewohnt hat. Die Notwendigkeit bestand nicht. Auch auf der Wahlparty waren sie alle so nüchtern, dass sie dann nach Hause fahren konnten. Das wäre interessant. Ich komme, glaube ich, von da nicht mehr weg. Ein Zimmer wäre da cool. Ich habe in unserem Haus zwei Kinderzimmer, beziehungsweise unsere erwachsenen Kinder, die leer stehen und für Gäste immer da sind. Und die biete ich gerne für Übernachtungswillige an. In jedem Zimmer ist ein großes Doppelbett und in einem Zimmer ist auch noch ein kleineres zusätzliches. Also auch ein Erwachsenenbett, aber etwas kürzer, ein französisches halt. Und ansonsten kann ich mich gerne erkundigen, nochmal im Hotel, wie die Zimmerpreise sind. Kann ich sofort machen. Ach, das klingt toll. Ja, ich würde mich gerne mal die einlisten. Plus eins. Können wir das nach der Sitzung machen mit den Übernachtungsmöglichkeiten? Okay. Ja. So, dann. Wir entern Sammys Haus. Gibt es noch weitere Fragen, sonst bringen wir das jetzt auch schnell zur Abstimmung. Ich habe noch eine Frage. Ich schreibe ja hier immer auch unsere Pressemitteilung, obwohl ich nicht die Pressepiratin bin, aber ich mache das einfach. Die werden auch eigentlich immer genommen. Jetzt von der Malaktion am Samstag, die ist auch in die Zeitung genommen worden. So gut wie ungekürzt, weil ich auch immer sehr kurz schreibe. Ich würde eine Pressemitteilung schreiben, würde die aber euch vorher zuschicken, damit ihr das absegnet. Okay, ja, das könnten wir aber dann an einen anderen Punkt besprechen. Sammy, besprechen wir uns mit Sasa zusammen und Britta. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Genau, cool. Ich trete dann sonst in Kontakt noch mit dir wegen der Lokalpresse. Das kriegen wir hin. Okay, dann leite ich doch direkt weiter zur Abstimmung. Gut, dann fange ich diesmal wieder von unten an. Sasa. Dafür. Paki. Dafür. Maya. Yay, dafür. Daniel. Keine Stimmabgabe, da ich 22 Euro immer sehr viel halte und keine Ahnung. Okay. Bitte? Was hast du gesagt, Daniel? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung davon, wie teuer sowas ist und da ich eh nicht anwesend sein werde, werde ich keine Stimmabgabe machen, weil ich 22 Euro immer noch persönlich für sehr, sehr, sehr viel Geld halte. Ich weiß auch nicht, wie teuer sowas sein muss, deswegen halte ich mich hier raus. Aus meiner beruflichen Erfahrung sage ich dir, das ist günstig. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber... Gut, dann mache ich weiter mit Carsten. Jo. Jens? Ja. Christian? Das ist mir zu teuer, nein. So, und ich enthalte mich. Okay, ist er damit angenommen? Ja. Klar. Gut, dann wurde der Antrag angenommen. Vielen Dank, Sammy. Danke auch. Steffi hat übrigens zugesagt, die kommt auch. Okay, danke für die Info. Dann geht es weiter mit dem nächsten Ticket. 85974, Bestellung Kompass 2013.3 und NSA CryptoParty Kompass. Sasa. Ja, genau. Wir hatten ja schon mal einen ähnlichen Antrag in der letzten Vorstandssitzung. Da waren uns die Stückzahlen ja insbesondere für den Sonderkompass zu hoch. Das habe ich jetzt nochmal angepasst. Also ich bin bei den 20.000 Exemplaren von der regulären Ausgabe geblieben und habe die Sonderausgabe von 400.000 auf 100.000 Exemplare runtergestampft, sodass wir auf eine Gesamtsumme von 5.100 Euro kämen. Okay, gibt es dazu weitere Fragen? Ja, vielleicht kann nochmal der Kompass sagen, ob wir die Kohle haben. Das ist 400.000 mal der normale Kompass. Kann ich das nochmal haben kurz? Nein, 20.000 mal der normale Kompass und 100.000 mal die Sonderausgabe. Statt okay. 400.000 wie letzte Woche beantragt. Ich glaube, Carsten, was setzt man nicht dabei an der Stelle? Korrigier mich bitte, aber war die übliche Menge nicht so 12.000 rum für den Kompass? 10. 10, ah ja. Aber was machen wir? Der Paki hat jetzt eben gesagt, wir haben keine Kohle mehr. 5.000 ist viel. Also das Werbemittelbudget ist letztendlich aufgebraucht. Insofern, warum bestellen die KVs oder VKVs das nicht einfach selbst? Ja, wir weil diese Info einfach mal schlicht und ergreifend gefehlt hat. Ne? Also letzte Woche hieß es noch, das wäre eventuell eine realistische Klar. Summe, auch von Steffi und alles an. Deswegen habe ich den Antrag dann halt nochmal gestellt, weil ich finde, ja, ich hätte mir da mehr Planungsmöglichkeit gewünscht. Ja, dann würde ich sagen, vertagen wir den auf nächste Woche. Darf ich dazu was sagen? Gleich bestimmt. Warte noch eben. Ja, vertagen hilft auch nichts. Wir haben noch 5,5 Wochen nächste Woche dann. Sonntag sind 6 Wochen. Das wird knapp. Okay, ich rufe Steffi mal an. Ja, deswegen hatte ich es ja auch schon in Umlauf vorher gekippt. Okay, solange der Paki am Telefonieren ist, ich sehe den Alex und den Volker. Volker, bitte kurz halten. Ja, ich wollte nur sagen, wenn ich jetzt vertage, dann kriegen wir mit dem Druck Schwierigkeiten. Okay, das ist uns klar. Alex? Zum einen müsste auch bei dem, wenn der positiv beschieden werden würde, davon gehe ich jetzt mal aus, auch geklärt werden, wie das wieder verteilt wird. Das sind schwere Drucksachen, die dann noch einzeln zu verschicken, macht auch nochmal massive Versandkosten aus. Da solltet ihr halt auch überlegen, ob das vielleicht auch dezentral gestaffelt ginge. Und das wäre halt der eine Punkt, den ich sagen wollte. Okay, dann warten wir mal kurz ab, was Steffi dazu sagt. Ja, das wird übrigens wesentlich teurer, wenn wir das verschicken. Das Papier ist richtig, richtig schwer. Das sind doch immer solche Ballen, oder? Ja, verschick die mal. Ja, ist ein bisschen schwierig. Der reguläre Kompass ist in 100 ein Stück verpackt. Aber Volker, wenn du gerade da bist, was ist denn, wie hoch sind denn die Versandkosten, wenn wir die 20 jetzt nehmen würden und wir teilen sie auf die 9 Lager auf? Sagen wir, wir haben 18, dann passt das besser. Was wäre denn da an Versandkosten zu erwarten? Das kann ich so aus der Lameng nicht sagen, aber da ließe sich relativ günstig etwas machen, auch dass man direkt an die 9 Lager verschickt. Sind wir weit entfernt von den üblichen, sonst üblichen Versandkosten an einer Lieferstelle? Ich rufe mal schnell den Stefan dazu, der kennt sich mit den Versandkosten besser aus. Ja. Ja, und auch für die Sonderausgabe sehe ich halt echt einen Bedarf. Und jetzt gerade auch im Zusammenhang dann mit der Vortragsreihe, die jetzt am Wochenende startet, da wird halt echt Infomaterial gebraucht. Machen wir eine 5-minütige Pause dann, wenn so telefoniert wird? Gut, können wir gerne machen. 23.05 Uhr. Ja. Jupp. Okay, dann leiten wir jetzt eine 5-minütige Pause ein. Ich bin dann auch mal kurz weg. Wieder da. Wir haben eine 5-minütige Pause. Jo, nur zur Info, oder ich sag's, wenn die Sitzung dann wieder an losgeht. Namen, darf ich zwischendurch was bloß einen kleinen Einschub. Claudia, machst du auch Pause oder bist du da? Ich wollte Pause machen, worum geht's? Nur ein ganz kurzer Vorschlag. Und du verschickst ja, ich weiß, du hast ganz viel zu tun, du verschickst ja mal die Protokolllinks auf die Crewsprecherliste und so. Könntest du, falls die Aufnahme schon hochgeladen ist, zukünftig auch aus dem Krähennest das Audio-File mit da schicken? Also ich schicke das Audio-File in der Regel direkt nach der Sitzung raus. Nein, ich meine den Link zum Krähennest, Entschuldigung, falsch ausgedrückt. Wenn ich den habe, also wenn das hochgeladen ist, bevor ich das Protokoll raushaue, kann ich das machen. Aber ich werde deswegen nicht auf den Link warten, also mit dem Verschicken des Protokolls warten. Nee, das meinte ich falsch schon vorhanden oder so. Nee, das wäre ganz lieb. Dann danke dir, du machst einen super Job. Kann ich machen, kein Problem. So, dann bin ich auch nochmal kurz einer rauchen. Beeil dich, wir haben nur noch 4 Minuten. So, Stefan, ich sehe dich da oben. Jo, schönen guten Abend, hallo. Aber wir haben ja trotzdem noch Pause. Jep. Soll ich die Aufzeichnung so lange unterbrechen? Sorry, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Nein, nein, brauchst du nicht. Mache ich auch nicht. Also die 5 Minuten. Können wir dir irgendwie weiterhelfen, Stefan? Ja, deswegen uns da, um uns gleich Auskunft über die Versandkosten zu geben. Ach so, okay, das habe ich gerade nicht mitbekommen. Sorry. Genau. Und es waren wirklich zuerst 400.000 Stück eingeplant. Das ist ja schon eine Menge. Nicht eingeplant, beantragt. Okay. Ich lese den Kompass ja auch sehr gerne. Das Problem ist halt, an den auch ranzukommen. Also bei uns hier im KV leider nicht möglich. Das funktionierte bisher nur, wenn ich da mal per Zufall in der Berti war, dass das ich eine abgreifen konnte. Mit 400.000 hätten wir NRW damit tapezieren können. Mhm. Aber wir haben jetzt am Wochenende noch ganz viele, bei unserer Bustour ganz viele alte, ältere Kompanienausgaben verteilt. Ja, ich frage mich auch, ob das Problem ist, dass nicht genug da sind oder nicht viel eher, dass sie irgendwo stapelweise liegen und nicht klar ist, wohin die verteilt werden, weil man immer regelmäßig so viel altes Zeug findet. Der Versand ist halt einfach schwierig. Also die Kompass, die sind jetzt in der Berti. Ich weiß nicht, wie viele noch da sind, aber diese Pakete werden dann immer den Leuten mitgegeben aus den Regionen, wenn die gerade in der Wahlkampfzentrale sind und man weiß, dass sie weiterverteilt werden können. Oh, der Kompass ist aus, sehe ich gerade von Alex. Gut, wir haben keine mehr. Joje, dann hatte ich ja noch Glück gehabt. Aber das ist tatsächlich das Problem. Das ist wirklich schwer, das Zeug 100er Packs mal eben in den Karton zu packen. Kann man machen, aber das Porto ist halt dementsprechend. Also es ist ja so, dass ich die Ausgabe, die ich dann habe, erstmal selber lese und dann immer weitergebe an Nicht-Piraten und die sind eigentlich davon immer begeistert. Aber auch die haben das Problem, eben da dran zu kommen. Tja, vielleicht eine Idee für den Verein, auf ihrer Webseite auch Einzelexemplare zu versenden gegen Geld. Zumindest gegen Versandkosten. Ja, ich meine, kann man sowas nicht im Abo dann abgeben? Zum Selbstkostenpreis? Das müsste tatsächlich der Verein klären. Okay, können wir ja einfach mal im Hinterkopf behalten. Müssen wir ja nicht heute klären. Carsten? Hast du schon, Ali. Die Vereinsmitglieder sind hier. Vielleicht machen sie sich Gedanken drüber. Claudia wollte was von dir. Ja, nur ganz kurz, wegen dem Versand. Also alles, was von der Berti aus Richtung OWL hoch muss, das kann ich mitnehmen. Das mache ich ja eh schon für die Kreise. Habt ihr schon wieder angefangen? Also wir sind jetzt eine Minute über der Zeit. Wollen wir uns einmal durchzählen? Ich bin da. Ja. Ich bin jetzt auch wieder da. Paki? Ah, der Paki, der raucht noch. Wir können ja trotzdem weitermachen, oder? Wenn der Rest da ist. Ich fragte nur deswegen, weil er ja die Steffi anrufen wollte, ob wir da neue Informationen direkt von ihm bekommen. Ist egal, lass erst den Stefan mit den Versandkosten, pack ich ihn mal nach der Zigarette hinterher. Okay, Stefan, die Bühne gehört dir. Ja, schönen guten Abend alle zusammen, was wollt ihr wissen? Okay, es geht im Prinzip darum, bei dem Versand Kompass 20.000 Stück und die Sonderausgabe 100.000 Stück. Wenn wir die in relativ gleichen Teilen auf die 9 Lagerstätten verteilen würden, kannst du uns sagen, wie viel mehr Versandkosten wir bezahlen müssten? Moment, das muss ich mir erstmal aufschreiben. So, 20.000 Stück vom regulären Kompass geben ungefähr 4 Paletten. 100.000 von dieser 8-Seiter Sonderausgabe müssten dann 5x4 20 Paletten geben. Ja, könnte es dann sein, dass wir, wenn wir die anders verteilen auf die entsprechenden Paletten, dann an 9 Standorte zum selben Preis schicken können? Kann sein. Ich schätze das gerade eben mal ab. Ja, wieder da. Wunderbar. Du kommst dann gleich dran, Paki. Also es könnte so zu 200-300 Euro Größenordnung zu Mehrkosten führen. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Okay, dann nehmen wir die 300 einfach und müssen die auf den Antrag oben drauf rechnen, weil zentral das Zeug lagern bringt überhaupt nichts. Das kriegen wir nicht mehr schnell genug in die Region dann. Ganz wichtig bei diesen Versendereigeschichten, die Dinger müssen, also die kommen per LKW an und die müssen dann auch entsprechend angenommen werden können. Das ist nicht so wie bei den Paketdiensten. Jo, das würde bedeuten, dass zum Beispiel Sasa das nicht annehmen könnte. Die werden an der Bordstein... Wenn die Spedition mit mir einen Termin vereinbart, so wie das bei der ersten Plakatelieferung ist, das ist kein Thema. Es muss halt nur angekündigt werden, in welchem Zeitraum. Frag mal Alex, das ist schwierig. Kannst du denn Paletten annehmen? Wie jetzt, meinst du jetzt mich bei mir im Lager oder was? Ja, ja, klar. Ja, ich habe ja die Plakate auch auf Paletten geliefert gekriegt. Okay, dann schmeißen wir den Keller nochmal voll. Ja, mit dem Werbemittelkram. So, damit habe ich eh gerechnet, dass der nochmal bei mir landet. Die Plakate sind jetzt bald alle raus. Der Keller ist halb leer wieder. Es kann wieder was kommen. Also die Paletten werden dann an der Bordsteinkante abgestellt, wenn ihr den Fahrer nicht überreden könnt, euch das in die Garage zu ziehen oder so. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Und so eine Palette per Hand auseinanderzureißen, das dauert, wenn man es alleine macht, so ungefähr 2 bis 3 Stunden. Ja, aber das bei mir kommt ja dann auch nicht alles an, sondern es werden ja die neuen Dezentrallager beliefert, richtig? Mhm. So ungefähr 27 Paletten sind das dann, ja. Und das sind dann ja dementsprechend ja, 3 bis 4 Paletten pro Lager. In welcher Größe? Eine Europalette. Also ungefähr einen knappen Meter. Ah, okay, gut. Bist du sicher, Sasa? Weißt du, was das ist an Volumen? Ja, das sind dann die 21 mal 80er Paletten und dann Meter hoch. Ich habe jetzt Plakate im Keller gehabt, die zwei Meter Höhe hatten und auch Europaletten waren 2. Ja, ja, da jetzt gerade so die Rede von Garagen ist und so weiter. Die Paletten wiegen dann so ungefähr 500 Kilo und normale Böden schaffen so 200 Kilo pro Quadratmeter. Ne? Nicht, dass ihr euch da irgendwelche Kellerdecken kaputt macht mit dem Zeug. Besonders wenn da 4 Paletten gleich nebeneinander stehen. Mhm. Und der Unterschied also zwischen dem Kompass und den Plakaten ist, das Zeug ist wesentlich schwerer, wie Stefan schon sagt. Echt? Ich hätte das nicht so schwer eingeschätzt. Krass. Ja, aber egal. Wir wissen jetzt auf jeden Fall Bescheid, dass wir ungefähr 300 Euro für diesen Antrag oben drauf rechnen sollten. Das beinhaltet, Stefan, dann aber auch die 20.000 und die 100.000, ne? Okay, dann weiß ich da Bescheid. Die Frage ging, glaube ich, an Sasa, oder? Nee, an Stefan ging die Frage, ob er an den 300 Euro beide Variationen berechnet hat. Ach so, ja, okay. das ist dann beides. Wir können das dann so einrichten, dass das zusammen produziert wird, ja. Ich hatte das eben etwas anders verstanden. Du sagtest was von Mehrpreis. Mehrpreis gegenüber einer Lieferung oder Mehrpreis gegenüber gar keiner Lieferung erstmal? Normalerweise ist der Versandkostenpreis mit einkalkuliert. Und diese 300 Euro sind dann Mehrpreis gegenüber Lieferung an eine Adresse. Okay, danke. So, dann bräuchten wir jetzt den Paggy mit der Kohle. Ja, Steffi gibt ihr d'accord. D'accord? Sie gibt ihr dafür. Genau, das ist Französisch und heißt, ich bin einverstanden. Ach so, bisher dachte ich, dass d'accord heißt, egal. Gut, wollen wir das zur Abstimmung bringen? Nein, das war nichts Verwerfliches gewesen. Nein, war es nicht. Hat auch nichts mit Kabelbindern zu tun, nein. Bevor ihr jetzt wieder so anfangt. Wir müssen aber tatsächlich, ja, wir können das abstimmen, wir stimmen es aber bitte unter Vorbehalt ab, weil die Lagerstätten müssten wir erst anfragen, ob sie diese Mengen aufnehmen können. Wir können das Zeug nicht einfach dahin schicken, die Leute stehen dann vor diesem Berg Papier und wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen. Ja, mir ist echt nicht so klar gewesen, dass das wirklich so schwer ist dann. Vielleicht schätze ich das da echt gerade falsch ein, weil ich würde dann halt auch zusehen, dass an dem Tag, wo das geliefert wird, dann auch schon die anderen Kreise dann da sind und ihre Fuhre mitnehmen. Also Mengen Papier, ihr habt hier keine vollen Schreibtische, ich kenne das nur so. Papierloses Büropaki. Idiot. Ja, ja, aber mit Danke an Claudia, die schickt mir ja immer riesengroße Mengen an Papier. Nein, Scherz beiseite. Lass uns abstimmen. Ja, aber wie gesagt, unter Vorbehalt, ja? Ja. Darf ich noch was sagen? Aber ganz kurz und ganz schnell, bitte. Wird jetzt grundsätzlich bestellt und gegebenenfalls dann an eine Adresse, denn wir müssen dann den Druck anwerfen. Wir fassen jetzt einen Beschluss, dass wir das finanziell machen würden, werden morgen Kontakt aufnehmen mit den Dezentrallagern, um uns das Go zu holen, dass wir das Zeug da anliefern können. Und danach werden wir das nochmal im Ticket besprechen müssen. Und dann kommt die wirkliche Info. Gut, dann schreiten wir einfach zur Abstimmung. Dann fange ich bei Sasa an. Sasa? Sekunde, über die Mengen brauchen wir nicht mehr reden, ne? Kann ja gegebenenfalls sogar dann noch weniger werden, wenn die Lager jetzt irgendwie sagen, das geht nicht, das können wir hier nicht lagern, kriegen wir auch dementsprechend nicht verteilt, dann wird es ja gegebenenfalls eher noch weniger. Ja, das die Verteilung, lasst uns das später machen. Wir brauchen erstmal eine Gesamt. Okay. Ja, okay. Gut, immer noch Sasa. Dafür. Paki? Dafür. Maya? Ich enthalte mich. Daniel? Dafür. Carsten? Jo. Jens? Oh. Ja, dafür. Christian? Dafür. Okay, dann, was mache ich denn? Eigentlich wollte ich mich enthalten, aber ich bin auch dafür. Gut, damit ist der Antrag angenommen. Unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt. Okay, Claudia, kannst du das bitte dann mit eintragen? Wunderbar. Gut, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Ticket. Und zwar ist das die Nummer 86142 VKVWAF Kabelbinder für Wahlkampfplakate. Schon wieder. Pia Hermanns. Pia? Ja, ich bin da. Gut, dann bitte einmal vorstellen. Wie es im Text auch steht, ich hol's mal eben her, haben wir schon begonnen zu plakatieren im Kreis. Wir sind ein Flächenkreis und sind in wenigen Aktiven dabei, den ganzen Kreis zu plakatieren, sodass wir schon angefangen haben. Wir hatten noch einen kleinen Restbestand von der Landtagswahl. Dann haben alle Piraten vor Ort sozusagen immer nach und nach immer wieder Kabelbinder gekauft, die natürlich dann auch nicht ganz preisfähig sind. Darf ich dich kurz unterbrechen? Klar. Wir hatten eben einen Antrag, der genau das Thema behandelt hat, und ich denke, die Lösung hat sich schon erledigt. Eben, reicht uns die Rechnungen ein, bitte. Genau, reicht uns die Rechnung ein. Der Antrag, den du da stellst, der korreliert mit dem Antrag, den wir vorher hatten. Und die Zeit können wir uns jetzt einfach sparen. Zieh den Antrag bitte zurück und wir regeln das. Kurzer Kommentar. Ist ein Vorratsbeschluss auch rückwirkend möglich? Denn die Rechnung. Das ist eine gute Frage. Wenn jetzt schon Sachen angeschafft wurden, müssen wir natürlich eine Lösung dafür finden, wie wir damit umgehen. Wir bezahlen das, was der Vorratsbeschluss quasi als Maximum hergibt. Genau. Okay, das heißt auch rückwirkend, wenn es irgendwo Ausgaben gab für Kabelbinder im Zuge dieses Wahlkampfes, also das Quittungsdatum nicht irgendwie im April letzten Jahres lag, reicht das bitte ein. Ja, und alles, was da drüber geht, über das Limit, weil ihr noch alte Plakate irgendwo hattet, muss dann allerdings übers VKV laufen, weil wir berechnen nur von den neuen Plakaten, ne? Okay. Also wie gesagt, es ist jetzt hier eine Rechnung über 65 Euro, die für Thomas Glatzel erstattet werden sollen. Wenn ihr da ein Budget für anlegt und das daraus erstattet werden kann, wunderbar. Wenn das Budget kleiner ist und da ein Restbetrag ist, dann soll der Betrag vom VKV getragen werden. Das haben wir so besprochen. Und wir würden uns nur freuen, wenn der Betrag halt schnell wieder beglichen wird. Okay. Ja, Rechnung, guckt bitte ins Protokoll. Da ist der Vorratsbeschluss zu den Kabelbindern weiter oben. Die Rechnungen gemeinsam mit der Ticketnummer von Vorratsbeschluss bitte einreichen. Zeile 352. Danke. Ziehst du denn deinen Antrag damit dann zurück, Pia? Ja, dann ziehe ich den zurück, weil dann hat er sich tatsächlich erledigt. Okay, ich wollte das nur... Nein, hat er nicht. Das bleibt ja dann ein VKV-Antrag, falls die Summe größer ist. Ja, das Budget habt ihr ja noch nicht festgelegt, ne? Das kommt drauf an, wie viele Kabelbinder ihr gekauft habt. Wir haben das nicht auf einen Geldbetrag festgelegt, sondern auf eine Menge Kabelbinder, die ihr kauft. Reicht doch einfach die Rechnung ein. Sollte dann noch was fehlen, können wir doch dann immer noch einen VKV-Antrag machen. Also es sind Kabelbinder-Sets für 500 Plakate bestellt worden. Das sind die 350, die schon gekommen sind, die jetzt noch nachkommen, und die Direktkandidatenplakate, die noch kommen. Also wir haben insgesamt mehr Plakate, aber wir haben jetzt diese Summe für 500 Plakate genommen. Das sind also die Menge an Plakaten, die wir, also wir kriegen im Grunde genommen sind es ein paar mehr durch die Direktkandidatenplakate, aber es sind die Plakate, die hier direkt in diesem Wahlkampf aufgehängt werden, die neuen. Reicht dir das als Erklärung, Christian? Jetzt müsste ich natürlich nachfragen, wie viele Kabelbinder pro Plakat, weil das ja vorhin auch noch so explizit festgelegt wurde. Das kann ich nicht. Ja, was ich meine ist, stell doch einfach, wandel das Ganze doch bitte jetzt einfach in den VKV-Antrag und wir werden sehen, was da übrig bleibt. Und dann ist das also an der Stelle auch schon gegessen, dann haben wir die Sache vom Tisch. Das habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das sind Kabelbinder-Sets. Da sind entsprechend, sag ich mal, 4 Kabelbinder für ein Plakat drin. Und wir haben gerade eben nur die Hälfte beschlossen davon. Ja, weil es kurze Kabelbinder sind. Es sind, glaube ich, 2 30er und nicht 1 80er. Na super. Müssten wir das noch umrechnen? Nee. Ja, wie gesagt, stell doch den Antrag jetzt einfach auf VKV und damit können wir das an der Stelle schon beschließen, was dabei zahlenmäßig rauskommt und ob wir diesen Beschluss dann hinterher benötigen, das werden wir dann sehen, wenn sich da tatsächlich jemand hinsetzt und den Kram ausrechnet, und dann sind wir durch damit. Ja, ich glaube aber kaum, dass Pierre das brauchen wird. Also sie kriegt ja, es sind ja welche auch noch im Dezentrallager Münster Kabelbinder, also von daher. Geliefert. Das ist eine Bestellung, wenn der Antrag zu Ende vorgestellt worden wäre. Die sind bestellt, die sind geliefert, damit wir arbeiten können. Wann die Kabelbinder aus dem Dezentrallager im CD-Zentrallager ankommen oder verteilt werden, war zum Zeitpunkt der Bestellung oder des Problems, dass wir keine Kabelbinder mehr haben, nicht bekannt. Es geht es geht auch nur darum, dass es nicht über das generell da nicht drüber käme, weil Kabelbinder auch noch vorhanden sind. Also ist ja eigentlich alles schick, ist ja eigentlich alles gut. Es geht doch jetzt wirklich nur noch um einen eventuellen und dann noch zu berechnenden Differenzbetrag, der nach dem Vorratsbeschluss von vorhin noch übrig bliebe. Und um uns damit jetzt nicht noch mehr Zeit zu rauben, um das Ganze jetzt auszurechnen, stell doch einfach den VKV-Antrag für die Differenz und wir gucken hinterher, ob es eine Differenz gibt. Und wenn wir diesen Antrag annehmen, dann haben wir das Problem an der Stelle schon aus der Welt geschafft. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie ich diesen Antrag formulieren soll. Also ich verstehe, dass ich diese Rechnung einreiche. Darum bitte, das zu übernehmen. Und falls eine Differenz zum Vorratsbeschluss da ist, dann soll der Restbetrag vom VKV übernommen werden. Richtig? Exakt. Okay, mache ich. Alles klar, dann ziehe ich den hier so zurück. Also hast du ihn jetzt zurückgezogen? Weil ich kam jetzt gerade etwas durcheinander. Neu formuliert, nicht zurückgezogen, sondern umgeformt. Okay, es soll jetzt umgeformt werden und wir bringen es dann direkt zur Abstimmung. Ich bin jetzt auch total durcheinander, das muss ich jetzt nur zugeben. Ja, ich sehe die Sinn auch nicht wirklich, weil wir eigentlich genügend Kabelbinder Freiraum gegeben haben. Also ne, zweimal so viele, wie so viele Plakate da sind, plus 10% Verschnitt. Also ich sehe da keine Notwendigkeit. Bevor ihr das ausdiskutiert und euch noch eine Viertelstunde damit beschäftigt, das, was Christian sagt, ist vollkommen korrekt. Vertraut ihm und mir vielleicht auch ein bisschen und aus Sachen der Schatzmeisterei wäre ich genau dafür, das zu machen, was Christian gesagt hat. Ist gut. Danke. Ich schreibe den Antrag neu und reiche den einfach morgen ein. Ne? Und dann macht ihr das im Umlauf, okay? Vielen, vielen Dank. Super, Pia, ja, danke dir. Dankeschön. So, Korax, du wolltest auch noch was sagen. Ich sehe, laut Bett ist das jetzt der letzte Antrag, der groß besprochen werden muss, weil der Rest, wenn ich das richtig sehe, sind nur Umlaufbeschlüsse. Genau. Weil wegen Kabelbinder, jetzt Carsten, ich möchte jetzt hier die Vorstandssitzung nicht sprengen. Wäre es nicht möglich, weil wir haben ja jedes Mal im Wahlkampf dass die Dinger teilweise ausverkauft sind und so. Und ich kenne das auch aus anderen Landesverbänden. Wir haben jetzt noch Europawahlen vor uns oder so. Können wir nicht bitteschön uns mal einen gescheiten Preis machen lassen für 2, also für kurze und längere? Und dann, ich habe keine Ahnung von den Gesamtmengen oder so, da mal 100.000 Stück schon am besten im Winter aus China organisieren oder irgendwie so und an die Seite legen. Hältst du das bitte mal im Kopf und das machen wir dann ab dem 23.09.? Ja, ich werde es versuchen. Ich bin mir sicher, du wirst das schaffen. Nee, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Vielleicht kann die Claudia trotzdem irgendwo eine Anmerkung einmachen. Die Claudia hat sich das gerade schon aufgeschrieben und wird dem Carsten am 23. morgens um 0:01 eine SMS schicken. Die Claudia ist das eine Drohung oder ein Versprechen? Das ist ein Versprechen, eine Drohung klingt anders. Von mir aus auch für den Bund, dass wir uns 1 Million aus China kommen lassen. Ja, ja, für NRW ist super. Nein, ich sagte in Verbindung mit dem Bund oder keine Ahnung, das Problem haben wir ja andauernd. Vielleicht sollten wir mal jetzt mal draus lernen und ein bisschen vorplanen. Okay, ist zur Notiz genommen, Korax. Dann können wir ja mal schnell weitermachen. So, soweit ich sehen kann, sind wir erstmal durch und kommen zu den Umlaufbeschlüssen. Dann lese ich die jetzt mal alle nacheinander vor. Okay, fangen wir mit dem ersten an. Ticket 85748, Fahrtkostenbudget Thomas Byers, wurde angenommen. 85790, VKV HSK, Budget für 2 Großplakate, ist auch angenommen. Dann geht's weiter mit 85754, Finanzantrag Bezirksmitgliederversammlung Köln, angenommen. 85486, VKV Unna, Werbemittel, angenommen. 85793, Flaschenetiketten, Fracking und Wasserflaschen, VKV Kreis Viersen, auch angenommen. 85912, VKV Recklinghausen, Wahlkampfmaterial, auch angenommen. Und es geht weiter mit 86088, VKV Mittelstädteregion Aachen, Wahlkampfkosten, angenommen. 85794, Direktkandidatplakate, WK 149, angenommen. Die 85803, VKV Solingen, Lichternacht und Getaway Infoaktion, angenommen. 85938, VKV-Budget, Märkischer Kreis, Wahlkampfutensilien, auch angenommen. Die 86093, Piraten wirken, ist angenommen. So, damit sind wir erstmal durch und kommen zum Sonstigen. Gleichzeitig wurde ein nicht öffentlicher Teil beantragt. Sollten wir das jetzt schon abstimmen oder machen wir das direkt nach Sonstiges? Jetzt schon. Dann haben wir kein Sonstiges. Doch. Doch. Haben wir? Ja, es wird die Mailingliste angekündigt worden. Und steht auch nochmal blau drinne. Achso, den nicht öffentlichen Sitzungsteil, ja. Ja, genau, den NÖ meinte ich, Jens. Aber Sonstiges haben wir doch nichts mehr, oder? Doch. Doch. Wir okay. haben noch, ja, ich möchte es noch nicht so sagen, bis Rechtsstreitigkeiten, den Beschluss. Okay. Meinst du jetzt ein Plakate-Ding oder was? Kabelbinder. Ach so, ja. Komm, dann lass uns schnell den NÖ-Teil beschließen und machen aber direkt dann Sonstiges. Nee. Sonstiges, es geht schneller, damit die Leute irgendwie dann ihre Ruhe haben. Wir wollen doch nur den NÖ-Teil beschließen, Paki, noch nicht anfangen. Ach so, Entschuldigung, okay. Wer ist Antragsteller? Antragsteller ist die Sasa. Genau, also NÖ-Teil bitte nach dem sonstigen Teil machen. Wegen? Es geht um personenbezogene Dinge und die können wir leider nur im NÖ-Teil klären. Genau. Gut, dann stimmen wir einfach darüber ab. Ich bin dafür. Christian? Ja, natürlich. Jens? Jo. Carsten? Jo. Daniel? Der hat gerade gesagt, dass er kurz AFK ist. Ach so. Okay, Maya? Ja, dafür. Paki? Ja. Ja, Sasa gehe ich mal von aus. Ja. Gut, dann machen wir direkt bei Sonstiges weiter. Erstes Thema vom Paki, kommende Landesvorstandssitzungen. Jo, wir hatten eben ja schon einen Antrag von Sammy, was die öffentliche Vorstandssitzung in Paderborn betrifft. Die wird am 30. August sein in der Location. Da werdet ihr aber alle nochmal darüber unterrichtet, wo das ist. Und mit Sicherheit wird es auch die Möglichkeit geben, da irgendwie Schlafmöglichkeiten oder Fahrgelegenheiten hinzubekommen. Und dann gibt es noch eine weitere öffentliche Vorstandssitzung in Recklinghausen. Da hat sich der Thomas Weyers drum gekümmert. Das wird am 13. September stattfinden. Da sind wir noch in der Planung und da wird es mit Sicherheit auch jetzt in der nächsten Zeit einen Antrag geben, wenn überhaupt. Ich habe gerade keine Ahnung, ob das überhaupt Geld kosten wird. Vielleicht klappt, kriegen wir es ja auch so gratis hin. Auf jeden Fall wollte ich euch dahingehend nochmal informieren, dass wir das nicht zweiwöchentlich jetzt machen werden. Das hatte jetzt sich nur aus der Kurzfristigkeit der Überlegungen ergeben. wir werden das wahrscheinlich alle 2 Monate machen, damit das nicht in zu viel Reiserei ausartet. Nur da wir jetzt gerade Wahlkampf haben, haben wir gesagt, die Bereiche oder die Wahlkreise, die wenig Aufmerksamkeit bekommen, wollen wir damit ein bisschen pushen, dass die auch pressemäßig so ein bisschen Öffentlichkeit bekommen. Ich bitte euch darum, dass ihr möglichst alle guckt, wer da Möglichkeiten hat, hinzufahren mit dem Auto oder so, dass ihr dann noch Fahrgemeinschaften macht und die Leute, die natürlich vor Ort sind, halt irgendwie Bettenbörse oder sowas organisieren, damit wir da ein buntes und ein sehr interessantes Bild der Öffentlichkeit bieten, weil ich hoffe mal, dass da auch Bürger kommen, die sich einfach mal angucken, was wir da so beschließen, worüber wir diskutieren, inwieweit wir auch öffentlich machen, was alles in unserem Landesverband passiert und wer da in irgendeiner Form Ideen hat, wie wir das Ganze gestalten sollen, wer auch Ideen dazu hat, Anträge einzureichen, die einen gewissen Unterhaltungswert haben, was wir ja immer mal wieder haben, ja, der möge sich mit mir in Verbindung setzen. Ich kontaktiere dann die Sammy oder den Thomas und wir gucken, dass wir da irgendwie aus diesen Events, die es ja durchaus sind, was machen. Ich halte nichts davon, das jetzt irgendwie einfach nur so als reine Vorstandssitzung zu gestalten, weil wir haben Wahlkampf und wir können da was draus machen. Insofern überlegt euch einfach was dazu und ich würde mich freuen, wenn wir da ein Event draus machen, wo die Bürger sagen so, oh ja, cool, die Piraten sind ja wirklich anders und die machen irgendwie was anders. Und wir werden das natürlich auch streamen, wir werden das natürlich auch im Mumble übertragen, also es kann jeder teilnehmen. Für WLAN wird gesorgt sein, für Netz wird gesorgt sein und ich fände das schön, wenn wir das so ein bisschen in NRW als Vorreiterrolle festmachen und den anderen Landesverbänden so ein bisschen häppchenweise zeigen, was da so passieren kann, da wir ja da sowieso anders sind. Das mit dem Teilnehmen wirst du ganz schnell sehen, das funktioniert so nicht. Wir hatten mal eine öffentliche Vorstandssitzung, da achtest du kaum auf den Stream, da hast du kaum Zeit für. Aber ich bin gespannt, wie du den NÖ-Teil machst. Ich meine, was meinst du jetzt mit Stream? Es wird ein Stream da sein, ja. Aber ja. So wie hier, ja, diese Interaktion, dass die Leute, die in dem Stream sitzen, entsprechend kommen, dort auf der Veranstaltung gehört werden, dass sie genauso eingebunden sind wie jetzt hier, das wirst du da nicht haben. Nein, die Leute, die im Stream sind, werden ja nicht eingebunden sein. Das werden nur die Leute sein, die im Mumble sind. Wenn das, was im Mumble passiert, aber auch per Audio in den Stream übertragen wird, findet ja dann da irgendwie eine Interaktion statt. Das stellt mir schon interessant vor. Ich meinte die Mumble. Ja, stell dir das ruhig mal interessant vor. Du brauchst eine dedizierte Person quasi, die sich noch um Mumble kümmert. Genau, ein Moderator. Das müssen wir dann halt eben, genauso wie wir das hier auch machen, Sitzungsleitung, halt bestimmen. Und der halt dann irgendwie auch für die Leute im Stream oder die Leute halt auch eben in dem Raum, wenn dann halt eben Leute sitzen, die das nicht kennen, immer nochmal so erklärt. Also was sinnig wäre, wäre das halt so zu gestalten, dass wir eben möglichst die ganzen Sachen, die im Umlauf gelaufen sind, eben nicht behandeln, dass wir gucken, dass wir die Anträge, die da reinkommen, vorher vielleicht mal sichten und uns innerhalb des Landesvorstands überlegen, wie wir das Ganze gestalten, dass da einen Moderator dazu nehmen und so weiter. Also das kann man ja durchaus auch planen. Darf ich kurz was dazu sagen? Klar. Erlaube mir noch einen Satz. Einen Satz noch. Lege Mumble bitte auf die Audioanlage. Wäre es möglich, dass wir eine Orga-Gruppe machen, die sich darum kümmert? Mir aus 2 Leute im Vorstand, die sagen, sie machen das und wir das Thema jetzt beenden, weil das ist doch nicht nötig, dass wir das jetzt in epischer Breite ausdiskutieren, oder? Plus 1. Ja, wer da mitmachen will, also ein, zwei Leute, könnte ich dann durchaus noch gebrauchen, weil ich habe durchaus auch noch andere Sachen zu tun. Gerne. Ja, also da Pressearbeit übernehme ich ja dafür. Dass du das machst. Also pressemäßig, klar, natürlich, da ist ja eh mein Job. Das, was Jens zuletzt gesagt hat, ist gerade untergegangen. Ich sehe Paki da sowieso nicht in der Pflicht, das zu veranstalten da und da die Feinplanung für zu machen. Aber auch das müssen wir nicht jetzt beschließen. Richtig. Können wir uns auch so nach morgen oder wann auch immer drum kümmern. Das läuft ja eh mit den Leuten, die das vor Ort organisieren, und dann suchen wir uns da jemanden, der da Bock drauf hat. Gut, gibt es denn sonst noch Punkte unter Sonstiges? Immer noch das mit den Kabelbindern und dem Zurückholen des Geldes. Okay, war das jetzt dein Teil gewesen oder das von Christian? Das war der Teil, der daraus erwachsen ist vorhin. Wir haben das ja vorhin gesplittet. Es gab ja dann noch einen Ergänzungsantrag gewissermaßen von Carsten. Gut, Carsten, willst du den jetzt vorformulieren? Es geht einfach nur darum, dass wir beschließen, die entstandenen Kosten aus der Nichtlieferung der zugesagten Kabelbinder von der verantwortlichen Stelle, in Klammern Druckerei, einzufordern. Abstimmen? Können wir direkt machen? Wollen wir kurz auf Claudia warten? Ich schrei. Ich habe extra langsam gesprochen. Okay, wunderbar. Dann lasst uns das einfach abstimmen. Dann fange ich bei mir an. Ich bin dafür. Christian? Ich auch. Jens? Ja, logisch. Carsten? Klar. Daniel? Maya? Dafür. Paki? Dafür. Sasa? Jupp. So, damit ist der Antrag angenommen. Super. So, wollen wir jetzt einfach den nächsten Termin in die Uhrzeit festsetzen und dann in den NÖ teilen, oder wollen wir das erst danach machen? Nee, genau. Nein, erst fest. Gut, der nächste Termin wäre am, lass mich mal gucken, am 15.08. um 20.30 Uhr wieder im selben Kanal. Damit beende ich erstmal die Sitzung um 23 Uhr. Nein, tust du nicht. Ah, nicht? Den öffentlichen. Nein. Nur den öffentlichen. Damit schließe ich den öffentlichen Teil um 23.38 Uhr und wir gehen über in den nicht öffentlichen Teil. Zieht ihr mich mit hoch? Gerne. Ja. Warte mal, ich muss erstmal die Aufnahmen beenden. Der Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.